Wie die meisten von euch, von Ihnen wissen, hat es im Vorfeld der linken Buchtage einen Streit um die Publikation eines Verlages gegeben, des Leica Verlages. Anschließend daran hat sich ein Boykottaufruf einiger Verlage und Autoren angeschlossen. Und ich möchte das bei der Vorstellung meines Buches zum Anlass nehmen, mich auf die Auseinandersetzung über die Frage Antisemitismus zu konzentrieren. Das ist nicht entfernt von dem Inhalt meines Buches, weil ein Kapitel meines Buches geht auch darauf rein. Ich konzentriere mich jetzt also darauf. Ich bin der Auffassung, dass die Ächtung des Buches dieses Leica Verlages nicht haltbar ist. Aber ich halte auch den Boykott von Autoren und Verlagen als Antwort darauf nicht für adäquat, vielleicht verständlich, aber nicht adäquat. Den Streit über Antisemitismus, den muss man eben austragen. Ausgrenzung, Abgrenzung, Boykott trägt zu diesem Streit meines Erachtens nichts bei. Ich will also meine Position dazu heute erläutern, und zwar in drei Schritten. Und nehmen wir an, dass wir dann danach in die Debatte einsteigen können. Meine drei Schritte sind erstens, was ist eigentlich Antisemitismus seinem Begriff nach? Zweitens, welche Rolle spielt eigentlich heute, zum Beispiel bei der NPD und anderen Rechtsextremisten, der Antisemitismus? Und drittens, was wird eigentlich, warum heute alles unter Antisemitismus einsortiert, beziehungsweise warum gilt eine Kritik am Staat Israel als Antisemitismus? Das sind meine drei Punkte, die ich behandeln möchte. Eine Vorbemerkung vielleicht noch. Ich bin der Meinung, dass man sich in diesem Streit mal auf die Gemeinsamkeit, von der die Streitpositionen ausgehen, besinnen sollte. Ich bin der Auffassung, dass die Kritik am Antisemitismus, und zwar jede Kritik am Antisemitismus, vielleicht bin ich da ein bisschen blauäugig, aber das macht auch nichts, sich von rassistischer Ausgrenzung, Aussortierung durch politische Gewalten abgrenzt und sie bekämpfen will. Das halte ich für die gemeinsame Grundlage in dem Streit über Antisemitismus und was man darunter zu verstehen hat. Das sollte man sich klar machen, wenn man sich in diesen theoretischen Streit begibt. Es geht also, das ist die Konsequenz dieser gemeinsamen Grundlage, um die Frage, wie ist die Feindschaftserklärung, die in dem Hinweis, die oder der sind Antisemiten, wie ist die eigentlich begründet? Trifft diese Begründung die Sache oder trifft sie sich nicht? Das heißt, von einer moralischen Empörung über rassistische Urteile, die vielleicht am Anfang gerechtfertigt ist, sollte man sich dann schnell wegbewegen zu einer Klärung, zu einer Prüfung des Gehalts dieser Faschismuserklärung. Das ist nämlich die entscheidende Frage, wer verdient, warum unsere theoretische und dann praktische politische Feindschaftserklärung als Antirassist. Zu meinem ersten Teil. Die NPD, wie sie im Augenblick auftritt, ist antisemitisch. Allerdings ist ihr Antisemitismus etwas anders einzuordnen und zu kritisieren als der des deutschen Nationalsozialismus. Meine These dazu, die im Folgenden dann auch noch ausgeführt wird, heißt: Der Antisemitismus der NPD stellt eine Abteilung faschistischer Gesinnung dar, die bei der NPD getrennt von der politischen Programmatik dieser Partei gepflegt wird. Dieses faschistische Gesinnung ist kein nur. Ich sage nicht nur faschistische Gesinnung, beileibe nicht. Auch daraus kann einiges sehr Unangenehmes resultieren. Der Antisemitismus der NSB, NSDAP dagegen, Wahrgesinnung und zugleich politisches Programm, Teil des Staatsprogramms der NSDAP, das ist ganz wichtig, in der bekannten Brutalität durchgesetzt. Das war eben der Holocaust, das war die praktische Umsetzung dieser als politische Programmatik festgeschriebenen antirassistischen Gesinnung. Das will ich ein bisschen genauer erklären, was es mit diesem Antisemitismus auf sich hat. Bitte? Entschuldigung, ja, okay, klar. Also, was haben die deutschen Faschisten, NSDAP etc. damals den Juden, also wenn ich von den Juden rede, bitte immer daran denken, das ist mit Anführungszeichen, den Juden in dieser brutalen Abstraktion, den Juden, dem Judentum, also nicht einzelnen Figuren, nicht einzelnen Gruppierungen, nicht einzelnen Parteiungen bei den Juden, sondern den Juden in dieser gleichgültigen Abstraktion. Was haben sie denen vorgeworfen? Was war der Inhalt ihrer unerbittlichen und bedingungslosen Feindschaftserklärung gegenüber den Juden? Das ist auf der einen Seite ziemlich bekannt, ich will es trotzdem nochmal benennen, auf der anderen Seite aber dann wiederum nicht. Sie haben in der Anwesenheit, die Faschisten, 33 bis 45, haben in der Anwesenheit und in dem Wirken von Juden im deutschen Volk, Juden im deutschen Volk, heißt übrigens zugleich, dass sie damit alle Juden mit deutscher Staatsbürgerschaft völkisch aussortiert haben. Was haben sie denen vorzuwerfen? Sie haben ihnen vorgeworfen, für jenen Niedergang Deutschlands verantwortlich zu sein, der sich in der Weimarer Republik angedeutet hat. Sie haben ihnen vorgeworfen, dass sie das nationale Erfolgsrecht, das sie übrigens nicht allein, sondern die Vorgänger in der Weimarer Republik ebenfalls, ihrem Vaterland attestiert hatten, dieses Erfolgsrecht hätten die Juden blamiert, hätten sie zersetzt, hätten sie zerstört. Sie sollen also verantwortlich gewesen sein, erstens kann man in vier Punkte auflösen, für die Zerrüttung der Volkseinheit durch Klassenkämpfe. Wer Mein Kampf gelesen hat, weiß, dass es ein zentraler Punkt ist. Zweitens verantwortlich gewesen sein für die Untergrabung der geistigen, moralischen Substanz eines zu höheren Berufen deutschen Volkes, wie es bei den Faschisten hieß. Drittens sollen sie verantwortlich gewesen sein für den ökonomischen Niedergang mit Massenarbeitslosigkeit und Ähnlichem. Und damit viertens sollen sie, und das darin fasst sich eigentlich alles zusammen, verantwortlich gewesen sein für die inferiore Rolle, die Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg in der Konkurrenz der damals führenden Staaten gespielt hat. Kurz, alles, was der faschistische deutsche Nationalstaat als Abweichung vom Erfolgsideal der deutschen Nation, in den Worten der Faschisten, was die Vorsehung für Deutschland bestimmt hat, diagnostizierten, ging für die NSDAP auf das Konto des Juden. Sie waren damit als Feindvolk im arischen Volkskörper ausgemacht. Dabei ist festzuhalten, was Doppeltes. Erstens, der Befund über den Niedergang Deutschlands, der ist so falsch gar nicht gewesen, egal wie ihn die Faschisten gefasst haben. Aber daraus ein Untergangsszenario zu machen und dafür die Juden verantwortlich zu machen, das gelingt nur Nationalisten, die überhaupt nichts anderes im Kopf haben als den nationalen Erfolg nach ihren idealistischen Erfolgsvorstellungen. Man kann also als erstes Urteil über Antisemitismus festhalten, Antisemitismus ist zunächst eine nationalistische Feindschaftserklärung. Eine nationalistische Feindschaftserklärung an die Adresse der Juden. Eine Feindschaftserklärung aus nationalistischem Geist heraus an die Juden. Und diese Feindschaftserklärung wurde von den deutschen Faschisten mit einem Feindbild untermauert, mit dem Feindbild untermauert, dass es nämlich die Eigenart der Juden sei. Ihr Wesen, ihre Natur, den Völkern, in denen sie sich eingenistet haben, Schaden zuzufügen. Das Urteil dieses Feindbildes hieß, die müssen so handeln, das ist ihre Bestimmung, ihre quasi naturhaft begründete Absicht. Und die, das ist dann die zweite Abteilung der Konstruktion des antisemitischen Feindbildes, und die kann man auch ihnen irgendwie ansehen, übersetzt weiß man einen bestimmten Phänotyp des Juden. Dieses Feindbild, unterstrichen Bild, es soll also in der Art des Juden liegen, und diese Art könne man ihm auch äußerlich ansehen. Dieses Feindbild ist der Rassismus des Antisemitismus. Die Feindschaftserklärung, sie würden die Zwecke der Nation, ihre Erfolgsansprüche untergraben, steht für den Nationalismus des Antisemitismus. Also Antisemitismus heißt erstmal die begriffliche Zusammenfassung, ist eine Feindschaftserklärung an die Juden, eine rassistische Feindschaftserklärung an die Juden aus nationalistischem Geist heraus. Dieses Verhältnis von Feindbild und Feindschaftserklärung zu begreifen, scheint mir deswegen wichtig zu sein, weil es häufig passiert, dass die Versuche unternommen werden, weniger in linken als in bürgerlichen Publikationen, am Juden irgendwie objektiv erkennen zu wollen, dass er deutsche Erfolgsansprüche untergrabe. Den Juden sich vorzunehmen und an dem irgendwie objektiv zu beweisen, der sei verantwortlich für Beschädigungen am deutschen Volkskörper und dem Erfolg der Nation. Das sind natürlich absurde Versuche. Wie sollte man so etwas auch an dem Juden ermitteln können, wo nicht nur in der Zeit der Weimarer Republik und danach es den Juden gab, als kommunistischen Juden, als deutschnationalen Juden, man kennt die Geschichten, dass große Teile der oder Teile der Juden ganz empört war über die Feindschaftserklärung, die sie wie aus heiterem Himmel getroffen hat und die dann behauptet haben, wir haben doch unseren Kopf hingehalten im Ersten Weltkrieg für Deutschland und würden das auch wieder tun. Es verhält sich also umgekehrt. Aus dem, was Jude objektiv ist, den man sowieso in dieser Objektivität gar nicht fassen kann, es verhält sich also umgekehrt, es wird für nationale Misserfolge, das ist der nationalistische Ausgangspunkt des Rassismus, für die nationalistischen Misserfolge der Weimarer Republik ein Grund, besser sogar ein Schuldiger, gesucht und gefunden, dessen Beseitigung dann den Weg freimacht für Deutschlands weltweite Bestimmung, Vorherrschaft hieß das in der Welt. Also nicht, um das nochmal zu betonen, man hätte die Art des Juden untersucht und dann von einer ermittelten Art des Juden auf ein Unheil geschlossen, das aus dieser Natur erwächst. Umgekehrt ist es. Immer ist der Ausgangspunkt das Urteil über die beschädigten nationalen Interessen, für die ein Schuldiger gesucht wird, und den haben die Faschisten im Juden ausfindig gemacht. Übrigens, andere Weimarer Regierungsparteien, die haben ähnlich gedacht, die sind nicht auf den Juden gekommen. Es gab allerdings auch Parteien, die hatten den Antisemitismus ebenfalls in ihrem Programm. Aber es gab einige Regierungsparteien, die haben dieselbe Logik angewandt und sind dann auf den Bolschewismus gekommen. Den jüdischen Bolschewismus. Auf den Nazis. Nein. Bei denen natürlich nicht. Bei denen nicht, aber bei normalen deutschnationalen Parteien war es nicht nur der jüdische, sondern der Bolschewismus. Andere sind auf eine Verschwörung der Siegermächte gekommen gegen Deutschland, und für Hitler war es eben der Jude. Wie ist er nun auf den gekommen? Er ist auf ihn gekommen vermittels einer geradezu abenteuerlichen theoretischen Konstruktion. Der Grund dafür, um das negativ vorher zu sagen, war nicht die Berufung auf eine antisemitische Tradition. Die hat bei dem Antisemitismus des Faschismus eine untergeordnete Rolle gespielt. Wie man überhaupt sich mal klar machen muss, dass der Verweis auf Tradition als Erklärung von etwas, was aktuell politische Wirkkraft hat, nichts anderes ist, als das sich drücken um eine Erklärung. Es handelt sich um eine grundlose Begründung, denn es wird ja nicht erklärt, warum aus der Fülle von Millionen Traditionen, die es gibt, nun gerade diese aktuelle Bedeutung bekommt. Wenn diese aktuelle Bedeutung bekommt, dann muss der Grund in der Aktualität, also in der Gegenwart liegen und nicht in der Geschichte. So, also das haben die deutschen Faschisten auch nicht gemacht. Sie haben sich nicht primär auf die Tradition des Antisemitismus berufen. Im Juden, das ist die Antwort, das ist die Absurdität dieser Konstruktion, hat Hitler vielmehr das Gemeinsame eines erfundenen, doppelten politischen, politökonomischen Zangengriffs auf die nationalen Erfolgsansprüche Deutschlands entdeckt. Hat eine Gemeinsamkeit in einem doppelten Zangengriff auf Deutschlands nationale Erfolgsansprüche entdeckt, immer in Anführungszeichen. Erstens hat er die Bolschewisten, also die Kommunisten von damals, ausfindig gemacht, als Zerstörer bzw. als Zerrütter der deutschen Volkseinheit. An den Klassenkämpfen, die es damals durchaus gegeben hat, hat er als Unheil die Zerlegung, die Zerrüttung der Volkseinheit festgehalten. Man soll also mal sich klar machen, dass der Ausgangspunkt, ein Ausgangspunkt des Antisemitismus der deutschen Faschisten, der Antikommunismus war. Das wird sehr oft vergessen, ist aber so. Das war der eine Zangengriff. Deswegen hat ja auch der Hitler haufenweise alle Kommunisten, die nicht rechtzeitig das Land verlassen hatten, in die KZs gesteckt. Das war die eine Abteilung. Die andere Abteilung, da hat er sich das internationale Finanzkapital vorgestellt. Und das internationale Finanzkapital wurde der Zerstörung der produktiven industriellen Grundlagen der nationalen Volkswirtschaft zugeschrieben. Für sich genommen sind diese beiden Urteile theoretisch gesehen falsche Urteile. Denn Bolschewisten hatten nicht den Zweck, eine Volkseinheit zu zerstören. War nicht ihr Zweck. Sondern ihr Zweck war, mit der Arbeiterklasse das Eigentum an Produktionsmitteln und seine Hüter, den bürgerlichen Staat, die bürgerliche Gewaltmaschinerie zu bekämpfen. Ein bisschen was anderes als Zweck, Volkseinheit zu zerstören. Aber sie stören natürlich mit ihrem Treiben die Herstellung der Volkseinheit. Kommt sofort. Ich denke mal, dass der Begriff Volk man sich auch im Islam kann definieren. Also, wenn man Marxist ist, existiert im Sinne ja auch kein Volk, es gibt nur Klassen. Volk ist etwas, wo man die Klassen zusammenklebt. Volk ist die. Ja, das würde ich schon. Ja, kann man sagen. Volk ist die staatsbürgerliche Zusammenklebung aller Klassen. Das ist aber nicht nur ein Klebeakt, sozusagen eine äußerliche Geschichte, sondern mit dem Verpassen der Staatsbürgerschaft werden tatsächlich vor dem Gesetz erstmal alle Menschen, egal welcher Klasse sie zugehören, gleich gemacht und haben sich, wenn sie das dann halt mitmachen, auch diesem Recht zu unterwerfen. Leider klappt das hier nur allzu gut. Zum Finanzkapital, auch das ein falsches Urteil. Das Finanzkapital wäre übrigens damals genauso wie heute ganz schön blöd, wenn es doch die Grundlage seines Geschäfts, also Geschäft mit Kredit zu machen, mit Aktien, mit Wertpapier, die Grundlage dieses Geschäfts, und es ist nun mal das produktive industrielle Kapital, absichtsvoll zu ruinieren. Das haben sie gar nicht vorgehabt. Geschäfte wollten sie machen, Geschäft mit Kredit, mit Aktien und so weiter, nicht mehr und nicht weniger. Und dafür braucht auch das internationale oder nationale Finanzkapital, natürlich das industrielle Kapital jedes Staates, auch des faschistischen Staates. So, das heißt, dieser Zangengriff Antikommunismus plus Ächtung des Finanzkapitals, das als bloß Raffendes, das kennt man, aussortiert wurde oder abgesondert wurde von dem produktiven industriellen Kapital, an dem die Faschisten nicht nur den Profit, den Gewinn, sondern vor allen Dingen die Produktion staatsnützlicher Gebrauchswerte geschätzt haben. Das Argument, was er eben schon angedeutet hat, der theoretische Fehler, der in dieser falschen Bestimmung der beiden Abteilungen des Zangengriffs vorliegt, steht darin, dass aus Wirkungen, die man in der Tat diesen beiden Abteilungen Finanzkapital und Bolschewismus zusprechen kann, aus den Wirkungen einen Zweck gemacht hat. Naja, klar, wenn Klassenkämpfe laufen, dann sortiert das Volk auseinander. Aber das ist nicht der Zweck. Da haben die Faschisten aus dieser Wirkung, weil es ihnen eben um nichts mehr, auf nichts mehr ankam als auf die Volkseinheit, einen falschen Zweck der Kommunisten gemacht. Beim Finanzkapital genauso. Ja, natürlich lebt das Geschäft des Finanzkapitals vom produktiven Kapital, aber nicht in dem Sinne, dass sie Dienstleister am produktiven Kapital sind, sondern mit ihm ein Geschäft machen wollen. Und wenn das produktive Kapital mit dem Kredit kein Geschäft machen kann und den Kredit plus Zins nicht zurückzahlen kann, dann kann da schon mal was an nationalem produktivem Kapital zerstört werden. Man weiß es aus den letzten Jahren. Das ist der theoretische Fehler, aus Wirkungen Zwecke zu machen. Aber jetzt kommt eigentlich erst der Hammer. Jetzt kommt der Hammer. Wir sind ja noch gar nicht beim Antisemitismus. Wie kommt denn jetzt bitteschön da der Jude rein? Bitteschön, immer der Jude dran denken. Der Hitler hat aus diesen beiden Feinden des nationalen Erfolgsprogramms einen gemeinsamen, konzentrierten Angriff zusammengebastelt. Er hat eine Identität zwischen diesen beiden Seiten des Zangenangriffs entdeckt oder erfunden, muss ich immer sagen. Und diese Gemeinsamkeit von zwei Abteilungen, die sich natürlich der Sache nach völlig spinnefeind war, Bolschewisten sind Kritiker und Kämpfer gegen das Kapital, und dass das Finanzkapital Freund von Kommunisten ist, habe ich auch noch nicht gehört. Er erfindet sich eine Gemeinsamkeit, und zwar dadurch, dass er in den Führungsetagen der bolschewistischen Parteien und in den Führungsetagen des Finanzkapitals Juden entdeckt. Übrigens, dass in den Führungsetagen auch nicht Juden saßen, alle möglichen anderen, das war ihm dann erstmal ziemlich wurscht. Ich will das mal eben kurz zitieren. Die Internationalisierung unserer deutschen Wirtschaft, das heißt die Übernahme der deutschen Arbeitskraft in den Besitz der jüdischen Weltfinanz, lässt sich restlos nur durchführen, in einem politisch bolschewisierten Staat. Eine absurde Konstruktion. Jetzt hat er nicht nur die Gemeinsamkeit in den Führungsetagen entdeckt, kann man übrigens alles wunderbar studieren in Mein Kampf, wenn man sich diese Mühe mal macht, sondern er hat gesagt, das ist zugleich eine Verschwörung zwischen Finanzkapital, Juden im Finanzkapital und Juden in den kommunistischen Parteien. Er denkt sich also eine Verschwörung aus gegen Deutschland, in der beide, Bolschewisten und Finanzkapital, auch noch diese wirklich spinnefeinden Abteilungen, kann man sich keinen größeren Gegensatz vorstellen, gemeinsame Sache machen würden. Diesen Zusammenhang erst einmal hergestellt, sprich erfunden, war klar, war der NSDAP, war Hitler klar, dass das Judentum der Feind, der Arier, ja sogar, wie er sagt, der ganzen Menschheit war. Und zwar ein Feind, das war der Rassismus in der Bestimmung, den man weder überzeugen, agitieren, noch befristet wegsperren, noch deportieren konnte. Vielleicht wissen das einige, es gab in der NSDAP als konstruktive Alternative zum Holocaust Deportationsüberlegungen nach Madagaskar, nach Mittelafrika und so weiter und so fort. Das geht aber nicht, hat sich die Position durchgesetzt, weil eben die Bestimmung des Juden war, dass sein Zweck von seiner Art her, sein Zweck in nichts anderem besteht, ich zitiere nochmal, Zweck und Bestimmung dieser Völker ist es, dieser jüdischen Völker, sich als Drohnen in die übrige Menschheit einzuschleichen, um diese unter allerlei Vorwänden für sich schaffen zu lassen und selbst ohne jeden eigenen bestimmt begrenzten Lebensraum Staaten bilden zu können. Dies trifft in erster Linie zu bei dem Volk, unter dessen Parasitentum besonders heute die ganze ehrliche Menschheit zu leiden hat, das Judentum. Deswegen von der NSDAP der Schluss gezogen, die kann man nicht wegsperren, die kann man nicht wegschicken, die kann man nicht überzeugen, die muss man tatsächlich, das ist die brutale logische Konsequenz dieser 3, 4 Absurditäten, vernichten. Und für die weitere Bebilderung dieser Feindschaftserklärung, also für die Ausgestaltung des rassistischen Feindbildes, sorgten dann erstens die Fahnder der NSDAP, die überall in der Volkswirtschaft, im Volkskörper, im Mittelstand, in der Kultur, im Bildungswesen und so weiter eingenistete Juden als Beleg für diese These entdeckten, wobei es ihnen völlig egal war, wie diese Juden dachten. Wenn sie sich erklärten, sogar zu erklärten für Deutschland, vielleicht sogar für einen gemäßigten Faschismus, war das für sie nichts anderes als Camouflage. Die tun nur so. Das ist das Erste. Überall hieß es, sind die ein Beleg dafür, nisten sich im deutschen Volkskörper ein, um ihn zu zersetzen. Und die zweite Abteilung der Bebilderung, der rassistischen Bebilderung, haben dann jene faschistischen Biologen und Rasseforscher geleistet, die dafür sorgten, dass die guten deutschen Bürger den Juden auch tatsächlich an der Nasenspitze erkennen konnten. Das weiß man, man kennt die entsprechenden Bilder aus den damaligen Publikationen. Dass dies immer nur das nachgereichte Bild, so und so sieht er aus, das nachgereichte Bild war, belegt nicht nur die Empörung der deutschnationalen Juden, von der ich bereits geredet habe, sondern belegt zum Beispiel auch dies ist ein in Anführungszeichen welthistorischer Scherz, unter den treuesten von Hitlers Gefolgsleuten sich welche befanden, die mehr dem phänotypisch dem Juden als dem Arier entsprachen. Aber vor allen Dingen war klar, so ernst haben sie es nicht gemeint, dass man jeden Juden an seiner Physiognomie erkennen könnte, weswegen sie ihnen auch noch den gelben Judenstern aufgebappt haben. Dann konnte man es endgültig erkennen. Das ist mein erster Teil. Fazit da vom ersten Teil. Also, Antisemitismus ist diese Kombination von Rassismus und Nationalismus, geboren aus der Feststellung einer Lage der Nation, die nicht den Erfolgsidealen entspricht. Die nationalistische Feindschaftserklärung sah im Juden den Angriff auf das nationalistische Erfolgsideal Deutschland. Und das rassistische Feindbild hat nachgetragen, dass so etwas in der Natur dieses Volkes liegt, das gar nicht anders kann, weswegen man mit den Juden dann entsprechend umgehen musste. Warum das für den Nationalsozialismus die Juden waren, verdankt sich also dieser vierfachen absurden Konstruktion, die ich vorgetragen habe, die man nachzeichnen, nachlesen, nachdarstellen kann, die aber in keinem einzigen Schritt in irgendeiner Form was Rationelles an sich hat. Der absurden Konstruktion, die keiner Rationalität zugänglich ist, sind in der Tat Millionen Juden zum Opfer gefallen. Weil der Faschismus diese Konstruktion zum Staatsprogramm gemacht hat. Nicht nur einfach, erinnert euch an den Anfang, zur Gesinnung erklärt hat, sondern diese Gesinnung, dieses Urteil zum Staatsprogramm gemacht hat und gesagt hat, das muss durchgesetzt werden, denn Deutschland kommt zu seiner Bestimmung überhaupt erst, wenn dieser innere Feind beseitigt ist. Zu meinem zweiten Teil. Was lässt sich dem entnehmen für den Antisemitismus, wie er heute zum Beispiel uns bei der NPD und anderen rechtsextremen Gruppierungen begegnet? Es handelt sich, sage ich mal zusammenfassend, um eine Berufung auf eine Feindschaftserklärung der NSDAP, der aber heute in dreifacher Hinsicht die Grundlage fehlt. In dreifacher Hinsicht die Grundlage fehlt. Erstens, und das ist das Wichtigste, Deutschland heute, 2012, und Deutschland damals bis 1933 sind hinsichtlich ihrer Weltgeltung, ihrer nationalen, weltweiten Erfolgsbilanz überhaupt nicht zu vergleichen. Wenn NPD-Führer heute vom Untergang Deutschlands reden, vom Verrat der demokratischen Regierung an deutschen Erfolgsansprüchen, dann blamieren sie sich. Wenn man es nochmal kurz sich historisch anschaut, Versailles, Reparationszahlungen, die wirklich ans Eingemachte der damaligen Reichtumsproduktion gingen, territoriale Verluste, raus aus dem Völkerbund, Klassenkämpfe im Inneren, ökonomischer Niedergang, Weltwirtschaftskrise und so weiter. Heute dagegen, naja, die Wiedergutmachungszahlungen, wieder in Anführungszeichen, die gezahlt worden, die hat Deutschland nach 1945 aus der Portokasse seines Wirtschaftswachstums bezahlt. Die sind nicht ins Gewicht gefallen. Statt territorialer Verluste, territorialen Zugewinn. Einen ganzen Staat haben sie kassiert und sich entsprechend vergrößert. Ihr wisst, wovon ich rede. Schönes Zitat von Kinkel. Und ich würde sagen, das geht nicht nur auf die, das ist nicht nur die Leistung einer Person, da muss ein bisschen mehr passiert gewesen sein. Statt raus aus dem Völkerbund ist Deutschland in allen entscheidenden internationalen Gremien drin, jetzt sogar vorübergehend im Sicherheitsrat. Statt Klassenkämpfe, muss man leider sagen, hat es die hiesige Staatsmacht geschafft, die Klassenkämpfe, übrigens, ich sage das mal, das ist nur eine theoretische Äußerung, das ist noch nicht begründet, mit Hilfe der Gewerkschaften erfolgreich zu bekämpfen. Und das Ganze hat nicht zum ökonomischen Niedergang, sondern zum ökonomischen Aufschwung geführt. Deutschland war und ist stärkste ökonomische Macht in Europa, war lange Zeit Exportweltmeister und so weiter. Das ist das Erste. Das ist der erste Punkt, weswegen so etwas wie die Grundlage nationaler Misserfolg, Grundlage für das, was Antisemitismus ist, fehlt. Zweitens, das ist kein großes Geheimnis, ist für die NPD der Ausländer, der Jude von heute. Wenn man sich die Programmatik und die programmatische Entwicklung, die die NPD durchgemacht hat, anschaut, entdeckt man große Paragraphen, große Teile, in der tatsächlich die NPD sich mit der Ausländerfrage befasst, und zwar sehr eindeutig, die haben hier nichts verloren. Das wird zwar freundlicher formuliert. Der Jude taucht nicht auf. Und das liegt nicht daran, dass sie sich zurückhalten würden gegenüber einer nationalen Raison, sondern es liegt darin, dass in der Tat heutzutage der innere Feind für die NPD die Ausländer sind. Übrigens eine Klammerbemerkung, die will ich nicht allzu hoch gewichtet haben. Es scheint mir von daher auch kein Zufall gewesen zu sein, dass der NSU, also der Untergrund da, sich vor allen Dingen auf Ausländer konzentriert hat. Wohlgemerkt eine kleine Bemerkung, ich weiß auch, dass es von rechtsextremen Faschisten Übergriffe auf jüdische Friedhöfe, auf jüdische Synagogen und so weiter gegeben hat. Das war der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist wichtig. Drittens hat man nämlich zu bemerken, dass die Israelis mit der Gründung des Staates Israels dem zentralen Punkt der rassistischen Feindschaftsbegründung Hitlers einen Strich durch die Rechnung gemacht haben, ad absurdum geführt haben. Juden aus aller Welt, vor allen Dingen diejenigen, die dem deutschen Holocaust entkommen konnten, leben jetzt als Volk in einem eigenen Staat und sind die leibhaftige Widerlegung der Behauptung, die den Rassismus der Faschisten gestützt hat, die Juden könnten als Volk nur wie Drohnen parasitär in anderen Völkern leben und dort zersetzend existieren. Selbst für Hardcore-Faschisten ist inzwischen dieser Gedanke nicht mehr haltbar. Das sind die drei Begründungen, warum ich meine, der Antisemitismus, den es weiterhin gibt, den gibt es aber ohne seine Grundlage. Er löst sich nicht auf. Die sagen nicht, die haben den Begriff davon nicht, wie ich ihn gerade entwickelt habe. Die sagen nicht, naja, ohne Grundlage taugt da nichts. Das ist nicht der Witz. Sie denken sich, haben sich eine neue Begründung für ihren tradierten Antisemitismus ausgedacht. Vielleicht kennt es der eine oder andere. Sie argumentieren nicht mit den Juden als zersetzender Macht im hiesigen Staat, sondern sie beschuldigen das Weltjudentum, Deutschland auf einen Philosemitismus verpflichtet zu haben, mit einer dazugehörigen antinationalistischen Schuldkultur, wie sie sagen, unter Verpflichtungen auf Wiedergutmachungszahlen, von denen gesagt würde, sie würden Deutschland schädigen. Dieser verordnete Philosemitismus durch das Weltjudentum, der Schädigungen von Deutschlands attestiert wurden, ist die neue Fassung, die neue Grundlage des Antisemitismus der Neofaschisten. Aber ihr merkt, hier geht die Sache umgekehrt. Die Neofaschisten sind nicht auf die Idee gekommen zu fragen, was ruiniert Deutschland? Da sind sie viel dichter bei den Ausländern dran als bei den Juden. Sondern sagen, wir als Faschisten haben doch eine Verpflichtung zum Antisemitismus, ja, aber wie begründen wir den denn jetzt? Das geht richtig umgekehrt und sind dann zur nachträglichen Begründung auf diesen Gedanken gekommen. Wobei man sagen muss, diese drei Begründungen, in denen dreifache Schädigung für Deutschland vorgestellt wird. Deutschland leidet schwer unter dem Philosemitismus mit seiner antinationalistischen Schuldkultur. Volk wird zum Antinationalismus erzogen. Wiedergutmachungszahlungen und so weiter. Wenn man sich mal das Resultat der ganzen Geschichte anguckt, Deutschland nach 1945 in der Tat hat es zur politischen Staatsräson gemacht, auf Verantwortung, Schuld und Scham zu setzen. Allerdings müsste man den von den Faschisten jetzt zur Begründung ihres Antisemitismus behaupteten Zusammenhangs, müsste man sagen, das müsste dann irgendwie ein Eigentor des Weltjudentums gewesen sein. Denn die Reparationen, die Wiedergutmachungszahlen haben Deutschland überhaupt nicht belastet, erstens. Die Schuldkulturpflege, Schuldkultur ist ein faschistisches Wort, immer in Anführungszeichen, war überhaupt nach 1945, nach 1949 für Deutschland ein kalkuliertes Mittel. Das war moralisch überhaupt nicht ernst genommen, sondern ein kalkuliertes außenpolitisches Mittel, und zwar ein sehr erfolgreich eingesetztes außenpolitisches Mittel, um wieder allseitige diplomatische und politische Anerkennung zu erfahren. Das hat, wie gesagt, gewirkt. Noch ein Wort zu den Zahlungen. Die Zahlungen haben nicht zur Ausblutung der deutschen Volkswirtschaft geführt. Dafür waren die wirklich zu dürftig. Wer das nachprüfen will, der muss nur googeln, dann kriegt er die ganzen Zahlen und kann die mal hochrechnen in Bezug auf den Reichtum, der ab 1950 produziert worden ist. Also haben nicht zur Ausblutung geführt, sondern haben einen anderen positiven Effekt gehabt. Sie haben nämlich die politische Partnerschaft mit dem Staat Israel gestärkt. Eine Partnerschaft, die heute nicht mehr, wie man weiß, mit Geldzahlungen untermauert wird, sondern mit Lieferung von U-Booten und Ähnlichem. Und diese materiell gesicherte, gestützte Partnerschaft hat es Deutschland ermöglicht, an der Rolle zu partizipieren, die die Israel-USA-Connection im Nahen Osten darstellt. Zugriff auf den Nahen Osten mit all den Kriegsdrohungen und Kriegen, die dazugehören. Also, das, was die NPD heute als aktuelles Anliegen des Weltjudentums zur Schädigung Deutschlands vorstellt, erfunden hat, ist unhaltbar. Ist nichts, ich habe schon gesagt, als der bemühte Versuch, einen überkommenen Antisemitismus, dem man sich verpflichtet fühlt, nachträglich eine neue aktuelle Grundlage unbedingt zu verschaffen. Das heißt, sie entdecken den Juden gar nicht als Feind, sondern suchen sich für eine historische Feindschaftserklärung, die ich in meinem ersten Teil nachgewiesen habe, eine neue aktuelle Begründung. Ich möchte, das ist ein kleiner Exkurs, es nicht versäumen, darauf hinzuweisen, dass inzwischen auch in der NPD eine Debatte, NPD, Rechtsextremismus, Rechtspopulismus, eine Debatte losgetreten worden ist, ob man nicht die Stellung zum Staat Israel revidieren muss. Die Rechtspopulisten aus allen europäischen Ländern, von der FPÖ über Pim Fortuyn, Le Pen und so weiter, haben eine sogenannte Jerusalem-Erklärung rausgegeben gemeinsam, in der sie sich voll hinter den Staat Israel, und zwar aus Gründen ihres neu entdeckten Anti-Islamismus, stellen. Das kann man mal nachlesen, Jerusalem-Erklärung. Aber auch NPD-Funktionäre, wie zum Beispiel der Christian Worch, erklären den Staat Israel zum Bollwerk gegen das von ihnen zum Zentrum ihres neuen innenpolitischen Feindes erklärten Islam. Israel ist ein Bollwerk gegen den Islam, hat er wörtlich gesagt. Andere zum Beispiel sind dabei, den säulenheiligen Hitler etwas zu demontieren. Da gibt es innerhalb der Intellektuellen unter den Neofaschisten eine Debatte darüber, ob man nicht inzwischen klar machen müsse, dass der Hitler einiges falsch gemacht hat. Da werden ihm sozialdarwinistische Übertreibungen, an denen er letztlich gescheitert sei, vorgehalten. Seine Volksgemeinschaft schloss sozialdarwinistisch zu viele aus. Sozialisten, Aristokraten, konservative Offiziere, Kirchen, Vertreter der deutsch-jüdischen Symbiose, entartete Künstler, Homosexuelle. Und diese Kritik, das war ein Zitat, und diese Kritik läuft auf nichts anderes raus, als klarzumachen, wenn man die nicht alle umgebracht, vertrieben oder in KZs gesteckt hätte, dann wäre Deutschland im Besitz einer geistigen Potenz gewesen, da haben die jetzt vor allen Dingen an die deutschen Atomphysiker gedacht, mit der es vielleicht möglich gewesen wäre, den Krieg zu eigenen Gunsten zu entscheiden. Also, das haben ja demokratische Historiker schon immer an Hitler kritisiert. Das haben die schon immer kritisiert und die haben obendrein auch noch gesagt, die KZ der Holocaust sei ein einziges logistisches Verbrechen an der Kriegsführung gewesen. Die haben nachgerechnet, übrigens jetzt die Neofaschisten, genauso wie einige bürgerliche Politologen und Historiker, was an Kapazität, Schienen, Waggons etc. freigesetzt worden wäre, um den Nachschub nach Russland zu bewerkstelligen, wenn nicht die gesamte Strecke nach Osten und die Waggons mit umzubringenden Juden blockiert gewesen wäre. Eine gemeine Sorte Antifaschismus. So kritisiert man in bürgerlichen Kreisen und bis hin, wie gesagt, in die neofaschistischen Kreise hin heute den Hitler. Es gibt noch, das will ich als letzten Punkt meines kleinen Exkurses sagen, es gab, muss ich sagen, ab 2006 im Internet einen Text, der unter der Überschrift "Ein starkes Volk verdient zu leben und ein krankes zu sterben" wie eine rechtsextremistische Parteinahme für Israel klang. Diesen Text, ich weiß nicht, ob einige von euch den kennen, es war lange Zeit unklar, ob der tatsächlich aus den Reihen der Rechtsextremisten kommt oder ein Fake ist. Ich will die Auflösung nicht bringen, ist jetzt auch wurscht. Dieser Text hat wenigstens innerhalb der Rechtsextremen, der Neofaschisten, einigen Wirbel ausgelöst. Ich will mal eben kurz was vorlesen davon, weil das gibt mir einen schönen Übergang zu meinem Teil 3. Die Juden, es gibt sie noch. Ihre völkische Bewegung hat, unterstützt durch gut organisierte und mutig kämpfende paramilitärische Verbände, ihr Recht auf Leben erkämpft. Ein Staat wurde gegründet. Fremde Elemente vertrieben, das Säuberungswerk dauert immer noch an und seit nunmehr 60 Jahren verteidigt eine Armee von jungen jüdischen Mädels und Jungen, die ihresgleichen in der Welt sucht, Israel gegen alle seine Feinde. Mit immer wiederkehrenden Donnerschlägen hat sich Israel ein Recht auf Leben in der Gemeinschaft der Völker erkämpft. Kein Gebrabbel auf Transparenten und Weltnetzseiten, nein, rauchende Kanonen und Gewehren, fallende und marschierende Soldatinnen und Soldaten schufen einen wehrhaften und starken Staat. Die Juden sind ein gesundes und starkes Volk, immer mehr von ihnen ziehen nach Israel, hört auf, sie zu bekämpfen, im Gegenteil, der ergreifende Prozess eines Volkes, das durch alle Schwierigkeiten zu sich selbst findet, muss unterstützt werden. Den ganzen Text kann man hinten im Anhang von meinem neuen Buch nachlesen. Wie gesagt, das halte ich, auch wenn es ein Fake ist, für ein gelungenes Fake, weil eine ganze Reihe von Bestimmungen des Staates Israel, denen kann man einfach nicht widersprechen. Die wären für uns, für mich, wären sie Gegenstand der Kritik. Für einen Rechtsextremen, wie hier argumentiert wird, sind die Argument dafür, zu sagen, Mensch, verdammt nochmal, das ist doch ein Staat, der unserem Ideal fast nahe kommt, den können wir doch nicht mehr mit unserer Kritik überziehen, hinter denen müssen wir stehen. Fazit meines zweiten Teils, der jetzt gegenwärtig herrschende Antisemitismus. Wird von den Neofaschisten in der Tat vor allen Dingen nur noch, das war meine Eingangsthese, als Element ihres Gesinnungsüberbaus gepflegt. Da wird er gepflegt, wie ich vorgestellt habe. Und ich betone noch einmal, das ist nicht ein Nur. Auch aus solchem im Gesinnungsüberbau und nicht in der Programmatik, die man praktisch werden lassen will, angesiedelte Gesinnung, kann man schon die eine oder andere Brutalität ableiten, wenn man dann halt so gestrickt ist. Mein Teil 3. Ich bleibe noch zunächst mal ein bisschen beim Staat Israel. Sozusagen im Anhang zu diesem Text, den ich gerade eben verlesen habe. Mein Urteil über den Staat Israel ist folgendes. Der ist in mehrfacher Hinsicht, ich würde sogar sagen, in allermeister Hinsicht, ein ganz normaler, ziemlich demokratisch regierter, kapitalistischer Staat. Weswegen Mein Urteil heißt, wer gegen demokratisch regierte kapitalistische Staaten etwas hat, der wird auch Israel kritisieren. Israel besteht nämlich aus einer Herrschaft über ein Staatsvolk. Von einer Identität von Volk und Staat kann überhaupt nicht die Rede sein. Auch in Israel gibt es Klassen. Wer etwas gegen Herrschaft hat, und Herrschaft braucht sie überhaupt nur, um Gegensätze im Volk funktional zu halten. Wer etwas gegen Herrschaft hat, muss das in Israel kritisieren, wie er es überall kritisiert. Das Staatsvolk, die israelischen Staatsbürger, Juden und Araber, sofern sie sich noch nicht rausgeschmissen haben, werden staatlich so sortiert, beziehungsweise sortieren sich selbst so, wie in anderen Staaten auch. Da gibt es eine nationale Elite, Teil der ökonomisch und politisch herrschenden Klasse, und eine Masse von Lohnarbeitern auch dort, nebst etwas in der Mitte. Und wer etwas gegen diese kapitalistisch übliche Form der Organisation des Staatsvolkes, gegen diesen kapitalistisch üblichen Ausschluss der Mehrheit eines Volkes von dem Reichtum, den diese Mehrheit übrigens selber herstellt, hat, der hat auch etwas gegen den Staat Israel. Übrigens haben das eine ganze Reihe von Israelis auch. Es gibt, wie man weiß aus den letzten Jahren, Israelis, die Demonstrationen gegen Sozialabbau und Mietwucher machen. Und wer gegen diese Sorte Ausbeutung, die dort von Israelis selbst angeprangert wird, Ausbeutung durchs Grundeigentum, und etwas hat gegen die sozialstaatliche Verewigung des Gegensatzes zwischen Lohnarbeit und Kapital, wird dies überhaupt kritisiert. Wer das hier kritisiert, der kritisiert auch das auch an Israel. Weiter. Es sortiert sich also auch in Israel das Staatsvolk nach Anhängern und Gegnern der nationalen Politik. Wer etwas gegen jene patriotische Parteilichkeit hat, mit der Teile des israelischen Volkes hinter ihrer staatlichen Führung stehen, hinter der Siedlungspolitik, hinter dem Umgang mit Palästinensern. Wer etwas dagegen hat, gegen diese Sorte patriotischer Parteilichkeit von Volksteilen, wer so etwas hier kritisiert, als Parteilichkeit für Ausländerpolitik, der kritisiert es auch an Israel. Übrigens nochmal an solcher Stelle, den Juden gibt es sowieso nicht. Es gibt inzwischen auch in Israel Volksteile, die sich nicht damit abfinden, dass auch bei ihnen afrikanische Flüchtlinge anlanden. 60.000 sollen es inzwischen sein, die in und um Tel Aviv sich in Parks und auf Straßen niedergelassen haben. Die was dagegen haben und sie durch die Straßen von Tel Aviv hetzen. Süddeutsche von gestern nachzulesen. Wer etwas dagegen hat, dass hier in Deutschland Skins und andere Rechtsextreme Asylbewerber und sonstige Immigranten überfallen, deren Unterkünfte abfackeln und sie umbringen, der wird dasselbe auch an Volksteilen in Israel kritisieren, die sich in ihrer Art und Weise, wie sie Flüchtlinge hetzen, in nichts unterscheiden von dem, was die hiesigen ausländerfeindliche rechtsextremer Natur gemacht hat. Der Staat Israel, nicht das Volk und schon gar nicht die Juden, herrscht über ein Territorium, das er gegen jeden Feind verteidigt. Auch diese Redeweise kennt man immer von Kriegsführern, von Kriegsmachern. Immer sind alle diejenigen, die Kriege machen, dabei, nur Verteidigungskriege zu führen. Nie sagt eine kriegsführende Partei, wir greifen jetzt mal flott an. Immer verteidigen sie nur. woraus man eigentlich schließen müsste, dass keine der kriegsführenden Parteien einen Grund hat, einen Krieg zu führen. Wenn dem aber so wäre, dann gäbe es eigentlich keine Kriege, also ist das eine verlogene Angelegenheit. Nicht nur Israel, wogleich übrigens die ganze Existenz des Staates Israel mit verteidigt wird, macht es so. Auch die Kriege, die letzten Kriege, die hier von den NATO-Staaten ausgeführt worden sind, sind immer als Verteidigungskriege der westlichen Werte und Ähnliches formuliert worden. Es gilt also immer, bei jedem Krieg genau hinzusehen, wer warum welche Waffen gegen wen zum Einsatz bringt, wenn man denn Kriege erklären will. Und wer ganz prinzipiell etwas dagegen hat, dass Staaten in Kriegen ihre Völker für nationale Ziele, von denen die dafür instrumentalisierten Menschen nie was haben, einsetzt, verheizt, wird es auch bei Israel tun, übrigens bei allen israelischen Nachbarn gleichermaßen. Keine Frage. Und schließlich mein letzter Punkt zum Staat Israel ist festzuhalten, dass Israel sein Staatsgründungsprojekt auf palästinensischem Gebiet initiiert hat, und zwar nicht mit den dort lebenden arabischen palästinensischen Menschen zusammen, sozusagen in Kooperation mit denen, sondern gegen sie. Es kam den Gründungsvätern, den Zionisten der ersten Stunde, schon darauf an, einen Staat nur für Juden zu schaffen, weil sie, das war die zionistische Gründungsideologie, davon ausgingen, so ein Projekt verbürge endlich die sichere Einheit von Volk und Staat, von jüdischem Volk und jüdischem Staat. Und zwar auf einem Gebiet, davon waren Herzl und andere überzeugt, das seit Menschengedenken ohnehin Israel als sein heiliges Land, Eretz Israel, zustünde. Dass dies den dort lebenden Menschen, vornehmlich den Arabern, die übrigens nicht in der Lage waren, ihr Existenzrecht zu verteidigen, weil sie einfach militärisch unterlegen waren, nicht gerade gut bekommen ist, sieht man noch heute. Aber auch dieses Verfahren, einen, seinen Staat zu gründen per Vertreibung von Urbevölkerung, ist alles andere als eine singuläre Sache, die man Israel ankreiden kann. Das haben so einige moderne Staaten auch gekonnt. Gerade der mächtigste unter ihnen hat, wie man weiß, die iranische Urbevölkerung bis auf einige Reste ausgerottet und dann das befreite und von ihnen beschlagnahmte Gebiet zu God's own country erklärt. Da haben zum Beispiel auch türkische Staatsmänner dasselbe mit Armeniern gemacht, weil sie meinten, sie könnten mit ihnen zusammen nicht unter einem Staatsdach leben. Von Afrika will ich gar nicht erst sprechen. Oder von Deutschlands Hilfe für das neu entstandene Kroatien. Richtig. Jugoslawien, Zerlegung, genau dasselbe. Und sich, wie das dann der Fall war, auf historische Rechte zu berufen, wenn man mit offener Gewalt oder als Resultat gewonnener kalter Kriege sich fremde Territorien aneignet, ist erst recht, diese Sorte Begründung, Legitimation, ist erst recht vielen Staatenlenkern geläufig. Sie finden, dass man historisch und religiös legitimierten Gewaltorgien einfach nicht widersprechen kann. Der hier bekannte Spruch, was zusammengehört, das wächst zusammen, ihr wisst, wer das gesagt hat, fällt auch in diese Abteilung. Was heißt denn schon zusammengehört? Wenn hüben, der Kapitalismus, hier der Kapitalismus, seine Erfolge feiert und drüben so etwas wie Sozialismus, also das Gegenteil zumindest, versucht worden ist. Was heißt denn da zusammenwachsen? Also, wer solche rücksichtslosen Staatsgründungsprojekte kritisiert, an Amerika oder an Afrika oder an anderen Stellen, Wer auf solche historischen biblischen Legitimationen nicht mehr reinfällt, der kritisiert mit demselben Maßstab auch den Staat Israel. Wohlgemerkt, den Staat Israel, nicht die Juden, nicht das jüdische Volk, nicht das Volk der Israelis, sondern den Staat Israel. Das ist eine Kritik in all den Punkten, die ich jetzt vorgestellt habe, die sich richtet an das wirkliche Subjekt all dieser inneren und äußeren Sortierungen mit all den daraus folgenden Gegensätzen, deren Bewältigung in der Regel nicht ohne Gewalt abgeht. Und dieses Subjekt ist, wie gesagt, nicht der Jude, nicht das Volk, nicht das jüdische Volk, nicht das Volk der Israelis, sondern es ist der souveräne Staat Israel, der über eine nach außen hin hochgerüstete Abwehr verfügt und der nach innen sein Gewaltmonopol, sich seines Gewaltmonopols sichern kann. Nie wird so eine Kritik am Staat Israel, wie ich sie jetzt vorgeführt habe, bei der jüdischen Volksnatur, finde ich, nie würde sie den Juden kritisieren. Nie kann sie das dem Volk anlasten, dass bestimmte Volksteile in ihrem Patriotismus, vielleicht sogar in ihrem Militarismus zu kritisieren sind, andere dagegen zu unterstützen wären, habe ich ja entwickelt. Mein letzter Punkt. Woher kommt denn nun eigentlich diese heftige Auseinandersetzung, wo die Kritik am Staat Israel von vielen im Bereich der Linken sofort als Antisemitismus denunziert und die Kritiker heftig angefeindet werden? Mir ist eine Meldung zugekommen, in der es heißt, nachdem von der kommenden Berliner linken Buchmesse bereits der Verleger eines linken antisemitischen Propagandamachwerks ausgeschlossen wurde, wäre hier die nächste Gelegenheit, durch Säuberung das Profil zu schärfen. Hüsken ist einer der linken Steigbügelhalter für den ungehinderten Durchmarsch der Rechten in der Politik, Gesellschaft und Medien und sorgt als staatlich alimentierter Agent-Provokateur in den vergangenen Jahren für die Isolation antifaschistischer und antirassistischer Positionen in der Linken. Ein bisschen zu viel der Ehre, würde ich sagen. Aber das ist so ein... Sagen Sie, von wem das kommt? Anonym. Weiß ich nicht. In die Media. Weiß ich nicht. Vor einigen Tagen gepostet, mittlerweile von den Media runtergenommen und nur noch auf private Nachfrage verschickt. Also, wie kommt es dazu, dass Kritik am Staat Israel, seiner Politik, immer gleichgesetzt wird mit Antisemitismus? Dass es damit nichts zu tun hat, meine ich, erklärt zu haben. Und es kann sich dabei auch nicht einfach um einen theoretischen Missgriff, um einen Fehler handeln, denn die Zurückweisung dieser Gleichsetzung von Antisemitismus, Kritik des Staates Israels und Kritik an den Gründungsideologien ist häufig genug schon erzählt worden. Ich habe es auch schon in Bremen und sonst wo einige Male erzählt. Warum dann dieses, ich sage es mal hart, Kritikverbot an der Politik des Staates Israel, das darin besteht, dass jede Kritik sofort als Antisemitismus denunziert wird? Warum wird vor allem hierzulande, in Deutschland, so allergisch und undifferenziert auf Kritik, auf politische Kritik am Staat Israel reagiert? Es muss an dem Verhältnis von Deutschland zum Staat Israel selbst liegen. Ein Verhältnis, das denjenigen offensichtlich sehr am Herzen liegt, die diese Identität herstellen, so sehr am Herzen liegt, dass ihnen darüber jedes kritische Unterscheidungsvermögen ziemlich abhanden gekommen ist. Ist übrigens dasselbe, was Günter Grass, dessen Gedichte ich überhaupt nicht verteidigen will, auch denselben Vorwurf eingetragen hat. Es sind die moralischen Altlasten deutscher Nazi-Vergangenheit, aus denen eine besondere Verantwortung aller Deutschen gegenüber dem Staat Israel abgeleitet wird, meine ich, und als der hierzulande offiziell gemachte Antifaschismus, übrigens nicht zu verwechseln mit dem linken Antifaschismus, hochgehalten wird und als Erinnerungskultur gepflegt wird. Die Logik dieser Sorte, bürgerlichem Antifaschismus, wie er zum Teil der Staatsräson nach 1945 gemacht worden ist, die Logik dieser Sorte Antifaschismus geht nämlich so. Es geht von der Behauptung aus, der zentrale Zweck der an die Macht gekommenen deutschen Faschisten nach 1933, der zentrale Zweck sei die Vernichtung der Juden gewesen. Und der Durchführung dieses zentralen Staatszwecks, das Vernichtungsprogramm, wird zugleich absoluter Ausnahmecharakter zugesprochen. Das sei eine singuläre Schandtat gewesen. Ich will mich darüber gar nicht streiten, ob es das war oder nicht. Wichtig ist nur, dass jetzt daraus, aus der Reduzierung der Kritik am Faschismus auf die Behauptung, denen sei es nur um die Vernichtung der Juden gegangen, der Antifaschismus zum Anti-Antisemitismus wird. Der Antifaschismus reduziert sich dann auch nur noch auf die Gegnerschaft zum Antisemitismus. Anti-Antisemitismus. Das ist als Teil der Nachkriegsstaatsideologie übrigens nicht verhandelbar gewesen. Jeder, der unter Antifaschismus etwas anderes versteht, darunter haben die linken Antifaschisten zum Teil gelitten, wer den deutschen Faschismus nicht auf den Holocaust reduziert, sondern sagt, der Faschismus war doch ein alternatives bürgerlich-kapitalistisches Staatsprogramm, der den Kapitalismus nach seinen Kriterien instrumentalisiert hat, der eine Arbeitsmarktpolitik besonderer Art mit besonderen Formen der kapitalistischen Ausbeutung institutionalisiert hat, der Bildungs-Familienpolitik gemacht hat, ja, der sogar so etwas wie Sozialpolitik gemacht hat. Wer sagt, nur wenn wir das alles begreifen, begreifen wir erst den Faschismus und dann können wir sagen, welche Rolle eigentlich der Antisemitismus in dem Programm spielt. Wer das sagt, wer so über Faschismus redet, der unterliegt sofort dem Verdacht, dass er dem Faschismus etwas zugute halten will, weil er ihn nicht reduziert auf den Zweck Judenvernichtung. Wer sich so gegen diese Sorte Nachkriegsdoktrin vergeht, wer dieses politische Konstrukt aus Schuld, Scham und Verantwortung sich zu eigen macht, sollte dabei allerdings nicht vergessen, dass das, was als moralische Stellung vom deutschen Volk verlangt worden ist, übrigens im deutschen Volk durchaus nicht gut angekommen ist, aber das ist eine andere Geschichte, von denjenigen, die das zu einer politischen Staatsräson für eine Form der politisch-moralischen Korrektheit initiiert haben, nur berechnend in die Welt gesetzt worden ist. Berechnend. Die Berechnung habe ich vorhin schon genannt. Wir müssen zu unserer Schuld stehen. Wir müssen in Sack und Asche rumlaufen. Nur dann werden wir als geläuterte Antifaschisten in der Staatenwelt wieder anerkannt. Am schönsten hat diese Sorte von negativen Nationalismus, nenne ich das mal, als Grundlage für einen neuen positiven Nationalismus die Grünen formuliert, die irgendwann mal in lockerer Tour gesagt haben, niemand hat sich so offen für seine Schandtaten geschämt wie Deutschland, das berechtigt uns, mit hocherhobenem Kopf wieder in der Weltgeschichte rumzufuhren. Also, die Berechnung, meine ich, ist das, was den linken Antifaschisten, die diese Gleichsetzung machen, nicht begreifen, die die offizielle Form der Vergangenheitsbewältigung als einen moralischen Rucksack mit sich rumtragen und nicht begreifen, dass das die Tour war, in der Deutschland seinen Eintritt in die Staatengemeinschaft kapitalistischer Staaten durchgesetzt hat. Es ist diese Reduktion des Antifaschismus, des von Schuldmoral getragenen bürgerlichen Antifaschismus, auf den Anti-Antisemitismus, der diese fürchterliche Moralfalle errichtet hat, in die diese linken Antideutschen vor allen Dingen reinfallen. Wer Israel kritisiert, der leugnet die deutsche Schuld. Also darf man als Deutscher Israel nicht kritisieren, sondern hat sich parteilich hinter dieser Fluchtburg aller vom deutschen Faschismus verschonten Juden zu stellen, hat sich diesen fundamentalistischen Freundschaftsbekundungen anzuschließen. Natürlich lebt diese Stellung von der Überzeugung, nur so könne man mit der deutschen Schuld umgehen. Jetzt betone ich mal, mit der deutschen Schuld umgehen. Da streiche mal das deutsche Schuld. Wer das nicht macht, leugnet folglich diese deutsche Schuld und ist damit auf der Seite der Rechten, der Judenfeinde, der Antisemiten und so weiter. Das ist die Logik, die hier in diesem Text vorgeführt worden ist. Von dem theoretischen Fehler, das ist eine Form von Sudellogik, sage ich mal, dieser Gleichsetzung, dieser Logik einmal abgesehen, klappt sie überdies überhaupt nur, wenn man als Deutscher denkt und als Deutscher Verantwortung für deutsche faschistische Vergangenheit mit übernehmen meinen zu müssen. Und das ist der eigentliche Hammer, der eigentliche politisch harte Kern dieser Sorte Gleichsetzung von Antisemitismus mit der Kritik am Staat Israel. Wer so argumentiert, wer dieses Kritikverbot in die Welt setzt und durchsetzt, versteckt seinen Antifaschismus hinter seinem Deutschtum. Der sieht sich als schuldbeladener Deutscher in verantwortungsbewusster Kontinuität zu denjenigen Deutschen, die von 33 bis 45 das Sagen hatten. Und das ist mehr als merkwürdig. Wer so denkt, muss dafür bei dem Faschisten der Nazizeit den Deutschen herausstreichen. Und der muss bei sich selbst, immerhin rechnet er sich doch zu den Antifaschisten, seine deutsche Identität entdecken und die für wichtiger erachten als seine Gegnerschaft zum Faschismus. Das ist nationale, ich kann auch sagen, nationalistische Gesinnung. Ich, Deutscher, die Nazis der NSDAP waren Deutscher, wenn diese Nazis solche Verbrechen begangen haben, dann haben sie auch mich als Deutschen etwas beschmutzt und dann habe ich an dieser Schuld bis heute schwer zu tragen mit den Konsequenzen. Das halte ich für den zentralen politischen Fehler. Bei der Kritik des Faschismus streicht sich doch völlig durch, welche Nationalität der Kritiker ist. Wenn man sich aufmacht und sagt, jetzt will ich mir mal den Faschismus vornehmen, von mir aus den Deutschen 33 bis 45, dann ist es völlig egal, ob das von einem Deutschen, von einem Russen, von einem Franzosen oder von einem Israeli gemacht wird. Wenn sich der, egal welcher Herkunft, dieser Kritik widmet, dann gilt eben nur das, was er gedacht hat. Und sind das richtige Erkenntnisse über den Faschismus, dann stehen sie ebenso für sich als pure Erkenntnisse, als richtige Urteile, egal welcher Nationalität der Denker war. Bei den Falschen genauso. Dann sind es falsche Urteile. Völlig egal, wer sie gedacht hat. Also, die falsche Gleichsetzung von Antifaschismus mit Antisemitismus lebt heute weiter bei Linken von einer Parteilichkeit für die deutsche Nachkriegsmoral. Nebst übrigens der Sonderverantwortung für den Staat Israel. Dumm ist dabei, ich habe es eben schon gesagt, nur Folgendes. Wo die regierenden Politiker aller Parteien nach 1949 heute längst kein Hehl mehr daraus machen, dass diese sogenannte Schuldkultur auf Wiederanerkennung, auf Wiedereingliederung in die Gemeinschaft der führenden westlichen kapitalistischen Staaten berechnet war, also auf Wiederherstellung einer imperialistisch agierenden, ökonomisch ausgebauten Staatssouveränität, nehmen diese linken Anti-Antisemiten die moralische Heuchelei der Politik ernst und verpflichten sich ihr ganz ohne Erinnerung an jene staatspolitische Berechnung. Dabei wird heute in der Politik, zum großen Teil in der Außenpolitik, demonstrativ der Antifaschismus, das ist sicherlich einigen bekannt, als Mittel imperialer Außenpolitik eingesetzt. Es war Joschka Fischer vorbehalten, im Jugoslawien, im Serbienkrieg zu tönen, wir als Rechtsnachfolger des judenmörderischen Faschistenstaat haben die Pflicht, überall auf der Welt gegen Diktaturen vorzugehen. Naja, und da muss man nur bestimmte Herrscher zu Diktatoren erklären, ihre Regimes je nach dem eigenen Interesse an ihnen zu Unrechtsregimen, die Staaten zu Schurkenstaaten und schon ist unter Berufung auf deutschen Faschismus die deutsche Beteiligung an allen westlich initiierten Metzeleien der letzten Zeit gerechtfertigt. Das heißt, aus einer Staatsmoral, die ursprünglich am Anfang in ihrer Berechnung durchaus mit drin hatte, wir wollen uns an weiteren Kriegen nicht beteiligen, die ursprünglich also so etwas wie einen Nachkriegspazifismus begründen sollte, wo Deutschlands Größe allein ökonomisch hergestellt werden sollte, ist inzwischen die Begründung für deutschen Bellizismus geworden. Eine Leistung der Grünen. Danke, das war's. Gleich in die NATO reingegangen und hätten selbstverständlich den Kampf gegen den Bolschewismus auch. Nicht mehr mit SS-Truppen, sondern mit... Hoffen wir, dass man nicht als Dialog machen, sondern gleich laut so, dass es alle verstehen. Wortmeldung. Wenn du sagst, Rechnung, dann kann so eine Rechnung ja auch nicht aufgehen. Dass sie aufgegangen ist, weiß nicht jeder jetzt. Wir laden jetzt in die Völkergemeinschaft, ne? Ja. Aufgenommen worden. Diese Sorte von Schämenationalismus wird weiterhin betrieben. Aber wie konnten die sich, wie soll man sagen, sicher sein, dass ihre Berechnungen aufgehen? Wenn man zum Beispiel, wenn ich bin heute in Berlin gefahren, wenn da nochmal irgendwie vorbeifährst, siehst plötzlich ein Polizist irgendwo vor der Haustür stehen und denkst, was macht denn der da? Und dann wird da wohl ein jüdischständiger Mitbewohner oder eine jüdisch orientierte, wie soll man sagen, Institution drin sein. Also, ist doch, würde ich mal behaupten, nirgendwo, außer jetzt Botschaften, wenn der Gestalt geschützt. Das ist eine besondere Sorte von Schutz, die da gewährt wird. Andersrum, das letzte Beispiel, wie die, ja gut, das hat zwar die Ausländer getroffen, aber antisemitische Regungen, gibt es noch pausenlos hier, also in dem Gemeinwesen, ja, werden auch immer publik gemacht. Dann, wie konnten die sich sicher sein, obwohl es das auch gibt, und man immer noch, wie gesagt, diesen Schutz denen gewährt, wie konnten die sich sicher sein, dass das quasi Erfolg haben könnte? Ich habe mit Bedacht die Formulierung gewählt, die Berechnungen sind aufgegangen. Ich habe nicht gesagt, diese nach außen vorgetragene und nach innen zur Durchsetzung gelangte Schuld- und Verantwortungskultur sei der Grund dafür, dass Deutschland inzwischen wieder eine Rolle spielt. Aufgegangen ist dies natürlich vor allen Dingen deshalb, weil Deutschland unter dem Schutzschirm der NATO im Schatten der USA in der Verpflichtung auf Pazifismus sich ökonomisch so stark gemacht hat, dass an Deutschland kein Staat mehr vorbeikam. Das ist der objektive ökonomische Grund dafür, dass diese berechnenden Absichten aufgegangen sind. Das ist das eine. Das andere, du hast eigentlich zwei Punkte angesprochen. Ich will überhaupt nicht leugnen, dass es hier auch außerhalb des Neofaschismus Antisemitismus gibt. So wie ich die Antisemitismusstudie der Bundesregierung, die vor kurzem rausgekommen ist, gelesen habe, trifft auf die aber genau dasselbe zu. Auf diese Reste von Antisemitismus dasselbe zu, was ich für den Rechtsextremismus und den Neofaschismus gesagt habe. Ich will da vehement widersprechen, was du im ersten Teil von deinen drei Teilen gesagt hast bezüglich der NPD, dass bei der NPD der Antisemitismus nicht mehr die gleiche Rolle spielen würde wie seinerzeit in der NSDAP. Also um dazu hinzukommen, zu dieser Einschätzung, die ich habe, das setzt allerdings voraus, nicht das abzulehnen, was du gerade ablehnst, nämlich Antifa-Recherche. Also Antifa-Recherche pauschal zu denunzieren, nicht zu unterscheiden zwischen bürgerlichen Antifaschismus und revolutionären Antifaschismus. Du hast schon einen Abgrenzungsbegriff benutzt. Okay, du hast von linken Antifaschismus geredet, aber das, was du darunter gefasst hast, unter linken Antifaschismus würde ich auch noch großteils zum bürgerlichen Antifaschismus zuschreiben. Du gehst ja dieser Recherche, die revolutionäre Antifaschisten, die nicht an der Systemgrenze, nicht an der Grenze der bürgerlichen Klassengesellschaft, nicht an dem Eisberg an sich und erst ganz oben an der Spitze des Eisbergs, sondern an Eisberg an sich ansetzen, aus diesem Hintergrund heraus eine Recherche zu betreiben, ist ja ganz was anderes als diese Auseinandersetzung, die meinetwegen die DKP sich sonst auch mit anderen bürgerlichen Antifaschisten geliefert haben, wobei sie es im Grunde genommen selber waren, die reine Verbotsdebatte oder aber überzeugen. Man könnte die eine Seite sagen, nicht verbieten, man könnte Faschisten überzeugen, die andere Seite sagt, verbieten. Aus so einem Hintergrund heraus, im Interesse des Erhalts einer bürgerlichen Klassengesellschaft, die ja gerade dafür ursächlich ist, dass so bürgerliche Ideologien wie zum Beispiel auch Faschismus entstehen, überhaupt erst entstehen können. Das ist ja ein ganz anderer Hintergrund. Aber die Recherche an sich, was du hier auch beschrieben hast, die Codes und sowas so zu offenbaren und so der Faschisten. Dieses Hintergrundwissen braucht man, um dazu zu kommen, was ich anfangs gesagt hatte, nämlich, dass die NPD nach wie vor von einer jüdischen Weltverschwörung, von einem jüdischen Bild, von einem Bild, auch der Jude als Figur, als gebrauchte Figur immer noch ausgeht wie die NSDAP. Diesen Unterschied gibt es so nicht. Du bist jetzt zu sehr darauf eingegangen, auf die Öffentlichkeitsarbeit der Faschisten, der heutigen Faschisten und auch nur der heutigen Faschisten, der größten Organisation der heutigen Faschisten, was die NPD ist. Das ist ganz was anderes. Aber wenn man die Recherchearbeit nicht ablehnt, nicht pauschal denunziert und gleichsetzt pauschal mit bürgerlichem Antifaschismus, dann stellt man fest, dass es da durchaus eine Kontinuität gibt und nicht diesen Bruch, den du erst so dargestellt hast. Nach dem, was du über den sogenannten revolutionären Antifaschismus gesagt hast, würde ich mal sagen, naja, vielleicht sind wir gar nicht so weit auseinander in der Frage, wie man Faschismus heute bekämpft. Ich entnehme dem, was du gesagt hast, deswegen irritiert mich dein Begriff revolutionärer Antifaschismus, dass der Faschismus eigentlich verschwindet mit dem erfolgreichen Kampf gegen den Kapitalismus. Gut, aber das ist eine Nebenbemerkung. Ansonsten würden mich halt die Ergebnisse deiner Recherche interessieren. Weil das, was du gerade vorgetragen hast, ist nur eine Bestätigung dessen, was ich gerade gesagt habe. Ja, die reden von einer jüdischen Weltverschwörung, einem Weltjudentum. Da haben sie das rassistische Vokabular, hast du völlig recht, habe ich ja auch erwähnt. Aber was ist denn der... Doch, und wenn es nicht rübergekommen ist, dann sage ich das nochmal. Die machen diese Unterscheidung zwischen jüdischem Volk, israelischem Volk und jüdischem Staat nicht. Die reden von einer Verschwörung des Weltjudentums, aber da beziehen sich übrigens auch gar nicht, soweit meine Recherche zutrifft, auf den Staat Israel, sondern auf amerikanische Kreise. Und denen werfen sie genau das vor, was ich gerade gesagt habe. Die Punkte, die ich genannt habe, sind das Ergebnis meiner Recherche heute. Und wenn du andere hast, die Identität mit dem Antisemitismus der NSDAP begründen, dann musst du das nochmal erklären. Da habe ich nichts gefunden und das würde mich auch sehr wundern, weil ich habe das ja nicht nur als Recherche, das ist mein dritter Punkt, nicht nur als Recherchefrage behandelt, sondern ich habe es als theoretische Frage behandelt und gesagt, für den Antisemitismus fehlen die drei objektiven Grundlagen. Fehlt erstens der tatsächliche Untergang, der tatsächliche Niedergang, die tatsächliche Depravierung der Nation, findet hier gar nicht statt, ist gar nicht der Fall. Erfolgsbilanz. Zweitens habe ich gesagt, für die NPD gibt es heute einen anderen zentralen Feind. Das sind die Ausländer. Und drittens habe ich gesagt, die zentrale Erklärung des Antisemitismus, der hätte eine Behauptungsform, die überhaupt nur darin besteht, dass sie in anderen Völkern parasitär existieren und sie dabei zerstören. Alle drei Sachen gibt es nicht mehr. Und wie gesagt, wenn du hier was findest, wo sie sagen, in Deutschland betreiben jüdische Volksteile den Untergang Deutschlands, da wäre ich sehr gespannt. So was gibt es. Widersprechen? Ja, natürlich. Dann waren zwei weitere Worte. Also es gibt in der faschistischen Propaganda nach wie vor, also wer dem nachgeht, darum sage ich ja, die Recherche ist da, eigentlich nicht unwichtig, nach wie vor die Suggestion oder die Halluzination einer auseinanderfallenden deutschen Nation, sogenannter Multikulturalismus, sogenanntes Kosmopolitentum. Kosmopolitentum kommt aber von dem Judentum, das kommt aber daher. Es wird soweit, na klar, im Antifa-Infoblatt kannst du es nachlesen. Es wird sogar so weit gegangen, es wird auch gesagt, so in ihrer, in Anführungsstrichen, Ausländer-Hauspolitik, in ihrer Hetze zur angeblichen Überfremdung, wird auch im Mittelpunkt eigentlich mehr die Überfremdungspolitiker gestellt. Es wird auch da die Figur aufgebaut, wie die Figur der Jude. Das sind die Täter, die Kosmopoliten, die immer noch hier die deutsche Nation zerstören würden. Und damit die Volksgemeinschaft, da gebe ich dir recht, was du anfangs gesagt hast, das ist natürlich immer der Hintergrund des Faschismus in allen Ländern, das kannst du auch sehen in anderen, beim italienischen Faschismus, auch beim spanischen, auch beim japanischen Faschismus, dass es natürlich um die Vernichtung von Klassenkampf geht und gegen Vernichtung von Klassenkampf auf beiden Seiten natürlich. Und das ist klar, aber es gibt nur einen Satz, aber diese Figur hat eine Kontinuität und die wird in dieser Fraktion des Faschismus, ich rede da auch von, es gibt auch verschiedene Fraktionen des Faschismus, das was allgemein, was derzeit in bürgerlichen Medien als Rechtspopulismus dargestellt wird, das sind lediglich andere Fraktionen und da sind tatsächlich auch welche pro-israelisch, pro-Deutschland ist pro-israelisch, da gibt es Israel im USA-Fan, bei der NPD niemals, das wird es dann niemals geben, weil pro-Deutschland gibt es das, bei dieser sogenannten Partei Die Freiheit, da gibt es das auch. Ich würde die alle nie als Rechtsextremisten bezeichnen, nur mal nebenbei mal ein kleines Fass an der Seite nochmal mit aufgemacht, weil ich die Extremismusdoktrin an sich ablehne und an sich totalitäre Theorie und was auch von Rechtsextremisten redet. Das lehne ich generell ab. Weil das ist, ja, aber da muss man ganz dann geben es auch nicht. Zwei kurze Bemerkungen dazu, dann kommt ihr beide rein. Die erste Bemerkung, wenn du von Multikulturalismus redest, dann redest du genau von dem, was ich gesagt habe. Multikulturalismus heißt, Menschen fremder Kultur, das sind die Ausländer, die zerstören was. Und das konzentriert sich bei der NPD im Augenblick auf einen Anti-Islamismus. Du hast ja recht, wenn du sagst, wenn du das schließt dich nicht. Warte mal, das ist kompatibel. Hey, du hast ja recht, wenn du faschistisches Gedankengut bei den Faschisten entdeckst. Naja, was denn sonst? Die Logik des Antisemitismus, die findest du auch in der Ausländerfeindlichkeit. Aber du findest den Juden nicht mehr da. Und der ist ja nun mal der Kern des Antisemitismus. Jetzt warst du ja, dran. Er wird vielleicht nicht ausgesprochen, das ist alles. Ja. Es ging um ganz andere Personen drum. Ja, du hast ja einige sehr steile Thesen formuliert. Da hätte ich einiges zu sagen, aber ich werde das jetzt der Kürze halber auf drei runterbrechen. Die erste These ist, du meintest, alle Kriege würden argumentiert von ihren Befürworter und Befürworterinnen als Verteidigungskriege. Dabei hast du selbst auch ein Beispiel genannt, wo das eben nicht so war. Nämlich, wo Joschka Fischer ja gesagt hat, wir intervenieren in Jugoslawien wegen Auschwitz. Da waren das eben nicht irgendwelche Verteidigungsargumente, sondern irgendwelche Argumente von wegen wir als moralisch tolle Deutsche. Die zweite Sache war die mit Israel. Da hast du recht. Natürlich ist Israel ein Staat, der kapitalistisch-bürgerlich organisiert ist, der ein Gewaltmonopol hat, Justiz, Militär, all diese Ekelhaftigkeiten. Aber, und das haben irgendwie pro-israelische Kommunisten und Kommunistinnen schon vor Jahren formuliert, hat Israel deswegen einen Doppelcharakter. Israel ist deswegen besonders, weil er A, dieser bürgerlich-kapitalistische Staat ist, was an diesem natürlich zu kritisieren ist, wie an jedem anderen Staat auch, aber gleichzeitig eben auch ein Schutzraum ist für die Verfolgten des Antisemitismus, also für die Jüdinnen und Juden. Und diese werden ja auch noch verfolgt. Also ich kenne selber Leute, die irgendwie vor Pogromen irgendwo in Russland geflohen sind. So. Also finde ich, sollte das in der Rezeption von Menschen, die sich irgendwie als emanzipatorisch verstehen, so einen Anspruch haben, auch irgendwie rezipiert werden. Und das dritte ist das übliche Antifa-Ding. Du hast natürlich recht, dass Antifaschismus, egal ob er jetzt von sogenannten Autonomen mit militanten Mitteln oder von sogenannten Bürgerlichen mit den Mitteln des sogenannten zivilen Ungehorsams durchgebracht wird, natürlich Demokratieverteidigung ist und deswegen eigentlich etwas, was Kommunisten und Kommunistinnen oder mögen sich auch Anarchistinnen nennen, nicht betreiben sollten. Allerdings ist der Punkt, dass der Staat doch genau diese Niederringung, sag ich mal, von neofaschistischen Strömungen eben nicht konsequent betreibt. Ich war schon in Städten, da mussten so Veranstaltungen wie diese hier mit massivem Schutz durchgebracht werden, weil die Gefahr bestand, dass Nazis diese attackieren. Das ist hier zum Glück nicht der Fall und ich würde jetzt mal sagen, warum? Weil es in Berlin schon seit Jahrzehnten eine sehr gute Antifa-Arbeit gibt und es ist natürlich auch irgendwie mein Eigeninteresse, als Kommunist durch eine Stadt laufen zu können, ohne ständig irgendwie mit Teleskopschlagstock und Pfefferspray bewaffnet, irgendwie, weil ich darum fürchten muss, als Kommunist attackiert zu werden. So, deswegen würde ich sagen, ist Antifa-Arbeit natürlich auch irgendwie Eigeninteresse und nicht nur Demokratieverteidigung. So. Drei Punkte. Darf ich eben, ja, noch antworten? Das Erste, Ich hab mir zufällig die Fischer-Begründung nochmal angeguckt. Und da geht es nach dem, wie ich das eben zitiert habe, folgendermaßen weiter. Das sind wir uns als Deutsche, die nach 45 den Auftrag haben, die westlichen Werte zu verteidigen, schuldig. Also den Gegensatz, den du gemacht hast, den gibt es bei ihm gar nicht. Die Berufung auf den Faschismus als besonderen Titel Deutschlands ist nur der Übergang, indem er sich, Fischer und übrigens andere auch, dann in die normale Kriegsbegründung aller westlichen kapitalistischen NATO-Staaten einklingt. Das ist nur das eine. Das andere, ich gebe dir recht, ich habe hier keine genaue Bestimmung des Staates Israel gemacht. Sondern ich habe nur gesagt, es gibt an Israel so viel von Sachen, in denen sich der Staat Israel überhaupt nicht unterscheidet von anderen kapitalistischen Staaten demokratischer Provenienz. Die Besonderheiten habe ich draußen gelassen. Du hast jetzt eine Besonderheit angesprochen, zu der ich nur eine Bemerkung machen möchte. Der Staat Israel verkündet das so. Und ich habe übrigens die kommunistischen Äußerungen von Israelis ein bisschen anders im Kopf, aber da können wir unterschiedliches Material haben, das spielt jetzt keine Rolle. Die Besonderheit, Schutzraum für verfolgte Juden, das scheint mir eine Staatsdoktrin zu sein, die überhaupt nicht zu der Art und Weise passt, wie der Staat Israel dann mit den zu Schützenden umgeht. Was macht der Staat Israel dann mit den Leuten, die er da als zu Schützende aus aller Herren Länder eingeladen hat? Die integriert er in sein Staatsvolk und benutzt sie für seine Zwecke. Nach innen möglichst kapitalistisch stark zu sein, eine Rüstungsindustrie aufzubauen, mit der sie nicht immer abhängig sind von den westlichen Rüstungsexporten. Nach außen eine Militarisierung im Ganzen umbringen, die sich gewaschen hat und so weiter und so fort. Da werden die Leute wieder genauso staatlicherseits benutzt, eingespannt und da haben sie wenig von. Schutz stelle ich mir anders vor. Der dritte Punkt, ich bin mit Ihnen total einverstanden, ich möchte auch nicht durch die Gegend gehen und ständig von Rechten attackiert werden. Ich möchte aber gerne dieses Problem, wie kritisiert man den linken Antifaschismus, jetzt hier nicht weiter behandeln. Das müsste man extra machen, weil mein Thema wirklich, das ich mir genommen habe, Antisemitismus war. Wie gesagt, nur einen Satz dazu, na klar, wenn die einen überfallen, das kann man sich nicht gefallen lassen, da muss man Gegenmaßnahmen. Diese Sorte Selbstschutz ist selbstverständlich. Ich bin übrigens hierher gekommen und habe gedacht, Mensch, hoffentlich überfallen mich die Antideutschen nicht. Wenn die mit Säuberung argumentieren, da kriege ich Angst, muss ich ehrlich sagen. Aber nein, ich will nur einen Satz noch ergänzen. Aus dem Selbstschutzinteresse ein politisches Programm zu machen, das hat mir nie eingeleuchtet und das müssten wir gesondert diskutieren. Ich weiß nicht, ob sich irgendwann in Berlin die Gelegenheit ergibt, tatsächlich mal den linken Antifaschismus mit den Übergängen zum revolutionären Antifaschismus für sich zum Thema zu machen. Jetzt kommt er dran. Jetzt kommt ihr. Also, das ist schon das, was ich sagen wollte, ist eben schon ein bisschen angekommen. Das ist das, was kurz machen. Also, ich fand deinen Vortrag in weiten Teilen ziemlich problematisch. Ich fand auch mehrere Äußerungen von problematisch, also hast du zum Beispiel gesagt, die Ausländer sind für die NPD von heute, oder du hast diese Jerusalem-Erklärung der NPD genannt, die ich ehrlich gesagt nicht kenne, irgendwie über die ich mich noch informieren muss. Oder du hast von dieser Gruppe zitiert, irgendwie Nationale Sozialisten für Israel, hieß mir damals, wo nicht klar ist, ob das ein Fake ist. Wo ich so ein bisschen das Gefühl hatte, dass du diesen Antisemitismus schon raus, also nicht, dass du schon die Argumentation hast, irgendwie heute geht es ja nicht mehr gegen Jugend, sondern es ist heute Rassismus. Und dass du das eigentlich schon irgendwie als was relativ Ähnliches betrachtest, was sich halt gegen verschiedene Gruppen richtet, wo ich dann einwenden würde, dass Antisemitismus was ganz anderes ist als Rassismus, weil sich Rassismus gegen vermeintlich Primitivere richtet und Antisemitismus gegen eine Bevölkerungsgruppe, die irgendwie als höherwertig betrachtet wird. Und das anders auch für diese Vernichtungswunsch nicht erklärt werden kann. Und was du über Israel gesagt hast, da würde ich mich auch eben anschließen. Also, dass Juden und Jüdinnen jahrhundertelang verfolgt wurden und dass das irgendwie seinen Höhepunkt gefunden hat mit der Vernichtung von 6 Millionen Menschen. Und dass Israel natürlich in diesem Sinne auch als Schutzraum irgendwie betrachtet werden kann, nicht oder sagen muss. Und dass natürlich Israel sich natürlich verhält wie ein kapitalistisches Staat und dafür natürlich nicht ganz übrig. Nein, die wollen das. Ja, sie müssen ja auch im Kapitalismus irgendwie bestehen und sie betreiben. Könnt ihr ihn ausreden lassen, bitte? Ja. Ja, du hast eben gesagt, du hast über die Besonderheiten nicht geredet. Ich frage mich ein bisschen, warum redest du nicht über die Besonderheiten, warum redest du eine halbe Stunde darüber, was man kritisieren soll, ohne diese Funktion zumindest zu erwähnen, die ich irgendwie sehr wichtig finde, weil es Antisemitismus bis heute gibt, auch massiv, auch in der NPD, da würde ich mich irgendwie auch anschließen. Ja, ich finde diese Funktion unglaublich wichtig und ich finde es auf jeden Fall schade oder schlecht, dass die irgendwie nicht zur Sprache kommt. Ich finde, die kann man nicht ausklammern. Bis auf den ersten Punkt hast du eigentlich nur nochmal die Kritik wiederholt, die jetzt von mehreren Seiten schon gekommen ist, zu denen ich jeweils was gesagt habe. Da fände ich es angemessen, wenn du nicht nur nochmal die Kritik wiederholst, sondern sich mit meinen Einwänden dagegen auseinandersetzt. Der erste Punkt, der war in der Tat was anderes, da kann ich dich einfach korrigieren. Wenn du dich an der Redeweise störst, dann hast du was überhört. Vielleicht war es nicht deutlich formuliert, das will ich durchaus zugestimmen. Ich habe gesagt, für die NPD sind die Juden von damals die Ausländer heute. Für die NPD, das ist nicht mein Urteil, um Gottes Willen. Und damit habe ich schon behaupten wollen, ja, die haben im deutschen Volk einen anderen Feind ausgemacht, einen primären anderen Feind. Und wenn man die NPD recherchiert von den letzten 20, 30 Jahren, dann weiß man das. Dann weiß man das. Und bitte schön, überlegt doch auch mal, wo sind die denn praktisch geworden? Die haben doch die ganzen Pogrome gegen die Ausländer mitgestützt, mitverteidigt und so weiter. Also das ist der einzige Punkt, wo ich sagen würde, ja, das habe ich anders gemeint zu den anderen Punkten. Ach, vielleicht zu dem letzten Punkt noch. Es müsste dir eigentlich aufgefallen sein, dass ich in 2, 3 Punkten unter der Hand die Besonderheit des Staates Israel erwähnt habe. Den einen Punkt, den hat er nachgetragen, da habe ich was zu gesagt. Ich halte die Sache mit dem Schutzraum für eine Ideologie, für eine Rechtfertigung des Staates Israel, die sich selbst dadurch widerlegt, wenn man sich anschaut, wie der Staat Israel mit diesen angeblich zu schützenden Menschen, die aus Russland oder sonst woher kommen, umgeht. Das ist nicht schön. Da stelle ich mir unter Schutz was anderes vor. Die Besonderheiten habe ich in 2 Punkten erwähnt. Ich habe erstens gesagt, da gibt es was in Sachen Staatsgründung. Das ist einerseits schon etwas Besonderes. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, das, was da immer behauptet wird, als ein daraus resultierendes besonderes Existenzrecht des Staates Israel, das ist eine Besonderheit, die sich dadurch relativiert, dass Staatsgründungen, Staatsneugründungen immer heißen, ich muss mit Gewalt ein Territorium behaupten. Und zwar gegen die Leute, die dort sind. Das heißt es immer. Und deswegen habe ich auch hier diesen Punkt der Besonderheit Israels zurückgeführt auf, ja, wäre das an anderen Staaten, an Amerika, an Türkei, an afrikanischen Staaten, an der Jugo-Zerlegung kritisiert. Warum kritisiert der es eigentlich nicht an Israel? Und die andere Abteilung war die Militarisierung, aber über die sage ich jetzt nichts mehr weiter. Entschuldigung, ganz kleine Anmerkung von den Veranstaltern. Vielleicht noch eine Frage und eine Antwort, weil dann die nächste Veranstaltung, das muss ja auch noch so beendet werden. Können wir umziehen, woanders hin? Ja. Wenn die Märkte irgendwie weiter. Könnt ihr das mal recherchieren, ob wir umziehen können? Ich würde die Debatte ungern abbrechen, weil die Debatte ist mir wichtiger als mein ganzer Vortrag. Vielleicht auch ein Dach. Die Debatte ist Ihnen wichtiger als das? Ja. Als mein Vortrag? Ja. Könnt ihr das mal recherchieren? Auf ein Dach? Auf ein Dach irgendwie. Ja. Ja. Kurz was zu dem Schutzraum Israel für Juden sagen. Es ist nämlich meiner Meinung nach gar kein Schutzraum für Juden, weil unglaublich viele Juden in Israel auch verfolgt werden. Der Israel ein ganz rassistischer Staat ist. Schwarze Juden beispielsweise werden in Tel Aviv auch gejagt und auch unterdrückt und nicht, haben gar keinen Teil am gesellschaftlichen Leben. Und der Staat Israel oder dieses Idealbild eines Juden wird verteidigter, dass irgendein weißer, europäischer, angepasster Jude irgendwie da aufsteigen kann und alle Juden, die da nicht in das Bild passen, werden genauso verfolgt. Die Nicht-Juden, die Christen, die Muslime oder Araber oder sogar Palästinenser, die dann außerhalb der Grenzen sind. Und das finde ich kein Schutzraum für Juden. Ich bin auch auf jeden Fall dafür, dass ein Schutzraum gefunden werden muss, aber nicht in der Art, wie es im Moment von Israel gefunden wird. Also du hast die ganze Zeit gesagt, diese und jene, wer diese und jene Sachen an dem und dem Staat kritisiert, muss das auch an Israel kritisieren. Und hast gesagt, dass ganz viele Sachen, die ja, du an Israel kritisierst, die ich im Übrigen auch kritikabel finde, dass es die auch in anderen Staaten gibt. Und wahrscheinlich würdest du auch sagen, dass es die in fast allen anderen Staaten gibt. Kapitalistischen Staaten. Ja, genau. Dass daraus dann aber immer irgendwie ja, abgeleitet wird, ist, sich Israel herauszupicken als Beispiel, das wird ja ganz oft gemacht. Also, ich habe mir nochmal die Debatte angeguckt zum transgenialen CSD, da gibt es einen Workshop zu Pinkwashing, also wie Israel irgendwie versuchen würde, sich als homosexuellenfreundlicher Staat darzustellen. Ich habe mal Pinkwashing gegoogelt. Pinkwashing gibt es nur in Bezug auf Israel. Oder fast nur. Sehr falsch. Ja. Und da, meiner Meinung nach, ist nicht das Problem, dass Israel kritisiert wird, sondern erstens wie, also mit welchen Worten, mit welchen Vergleichen, zum Beispiel mit Nazi-Vergleichen, die ja nicht selten sind, und in welcher Vehemenz. Also, wenn ich mir mal angucke, bei Inimedia mal Israel eintippe, dann finde ich, was weiß ich, 5.000 bis 10.000 Ergebnisse, und zum Völkermord im Sudan, wer erzählt mir da was drüber? Da gibt es wahrscheinlich nur 5 Artikel oder so. Und ganz gut festmachen ist das meiner Meinung nach auch an dem Wort Israel-Kritik. Hat jemand schon mal was von Mexiko-Kritik gehört? Oder vom Wort Uganda-Kritik? Das gibt es nicht. Und dass du gesagt hast, Israel, die Staatsgründung Israels sei mit Gewalt vollzogen worden, das stimmt. Allerdings hatte das ja auch Gründe. Also darf ich vielleicht ausreden, ohne hier ausgelacht zu werden, das fände ich echt gut. Also ich weiß nicht, wie du dir die Gründung Israels vorstellst, aber soweit ich informiert bin, nach meinen historischen Quellen, sind Menschen da hingegangen, haben Land gekauft von arabischen Großgrundbesitzern und haben sich eine Gemeinschaftsstruktur aufgebaut. Und am Tag der Ausrufung des Staates wurde Israel von allen umliegenden Staaten militärisch angegriffen, mit dem Ziel, diesen Staat zu vernichten. Und nur deshalb musste Israel Krieg führen und diesen Staat mit Gewalt verteidigen. Okay. Und Entschuldigung, halt die Spannung. Bleib, geht's weiter auf der Dachterrasse. Prima, prima. Aber die Tür ist offen. Das heißt, der Anschluss. Kollege mit dem grünen. Ach, da ist er. Jetzt hier, Pullover. Ich würde gerne noch 2 Sachen sagen, kurz. Ich versuche mich auch kurz zu fassen. Zur Militarisierung und zu dem Rassismus in Israel. Die Militarisierung ist natürlich nichts, was ich irgendwie toll finde oder so. Sie ist aber erklärbar dadurch, dass Israel von beispielsweise dem Iran immer wieder Angebot bekommt, vernichtet zu werden. Und ich meine, Israel wird täglich oder fast täglich von Raketen der Hamas beschossen. Und also das kommt ja nicht aus heiterem Himmel, dass das so ein militarisierter Staat ist. Dann nochmal zu dem Rassismus. Finde ich schade, dass die Person nicht da ist, die das gesagt hat. Stimmt selbstverständlich, dass da nicht alle Jüdinnen und Juden die gleichen Rechte besitzen, aber das ist in jedem anderen kapitalistischen Staat auch so. Und in jedem anderen kapitalistischen Staat werden Menschen ausgebeutet zum Zwecke der Profitmaximierung. Das ist überall so. Und wenn ich mich jetzt als Jüdin entscheiden muss zwischen einem kapitalistischen Staat, wo ich ausgebeutet werde, und antisemitisch verfolgt, und im Staat, wo ich kapitalistisch ausgebeutet werde und nicht antisemitisch verfolgt, dann wäre für mich persönlich ziemlich klar, was ich werde. Darf ich noch mal ganz kurz, was du unten noch gesagt hast, anfangs möchte ich dir ganz, also weil das war ziemlich konstituierend, damit hast du angefangen, so in einem Teil ganz klar widersprechen. Also so die 1948, als es zur Staatsgründung kam, Israels, sind durchaus auch, es gab nicht nur jetzt, was du jetzt so dargestellt hast, es waren alles irgendwie piesige, friedliche Landkaufaktionen und so. So ganz wahr ist es auch nicht. Ne? Es gab ganz klaren Landraub, es gab ganz klare Vertreibung, es gab ein Massaker in Deir Yassin. Ne? Das ist, also das möchte ich schon nicht unterschlagen. Also das, ist jetzt das kannst du nicht harmlos rauslassen. Ne? Das ist nur harmlos. Ich will nur ein Argument noch dazu also sagen. Du hast ja recht, wenn du sagst, mit Hilfe von Geldern, woher die auch immer kamen, haben die ersten militärischen Gründungsabteilungen, die dort waren, arabische Großgrundbesitzer aufgekauft. So, jetzt überleg dir mal, diesen Grundbesitz haben nicht die Grundbesitzer allein bearbeitet, sondern da waren Hunderttausende von Arabern und Palästinensern, die haben dort gearbeitet. Als Pächter, als Landarbeiter, die darf man wohl nicht vergessen. Was war denn eigentlich mit denen, als das Land vom jüdischen Weltkongress vor allen Dingen damals aufgekauft worden ist? Ja, die Großgrundbesitzer, die Arabischen, die haben ihren Reibach gemacht. Und die armen Schweine, die dort gelebt haben, die dort ihre Subsistenz als Pächter und Landarbeiter aufgebaut haben, die sind brutal vertrieben worden. Zweitens, woher kommt denn eigentlich das Palästinenserproblem? das vom Himmel gefallen oder wie? So, nur die beiden Sachen. Ansonsten bin ich dagegen, dass wir über den Punkt reden. Du bist einfach, das muss ich mal ganz klar sagen, du bist sehr einseitig informiert. Es gibt inzwischen ganz genaue Dokumente darüber. Zum Beispiel dieses, empfehle ich dir das Buch von dem Papé. Das ist ausgesprochen dokumentationsreich. Und da sind alle Schritte, vom ersten bis, das ist auch deine Sachen mit drin, vom ersten bis zum letzten Punkt sind genau dokumentiert. Das muss man sich einfach mal anschauen. Ansonsten wollte ich noch zu zwei weiteren Argumenten von dir was sagen. Das letzte Argument finde ich schon höchst bedenklich. Du hast gesagt, ja, wenn schon die Juden bloß die Auswahl haben zwischen jüdischer kapitalistischer Ausbeutung und nicht jüdischer kapitalistischer Ausbeutung, dann wären sie mehr für jüdisch-kapitalistische Ausbeutung. Ist das wirklich die einzige Alternative, die dir einfällt zur kapitalistischen Ausbeutung? Sich den Ausbeuter durch die Ausbeuter aussuchen zu können und dann nehme ich lieber einen, der dem eigenen Volk zugehört? Ich dachte, da hätte man was. Ich dachte, da seien wir uns auch einig, weil du auch gesagt hast, du seist gegen Ausbeutung. Dann müssen auch das jüdische ausgebeutete Volk was gegen die jüdischen Ausbeuter tun. Genauso wie ich das jedem anderen empfehle. Also das ist komisch. Parteiname für original jüdische Ausbeutung? Wo sind wir denn hier? Das, was ich meine, das ist eine realpolitische Sache. Also natürlich finde ich es auch toller, für den Kommunismus zu kämpfen, wo das dann keine Antisemitismus mehr gibt. Aber das ist halt, das war nach der Shoah keine Alternative und das ist auch heute leider keine Alternative, leider. Da sprechen dir alle israelischen Linken. Ich kann da nur sagen, mit wie wenig sind Linke wie du eigentlich zufrieden? Wie wenig muss es sein, damit du da schon das Label Schutzraum draufpappst und sagst, boah ey, immerhin, wir sind geschützt. Das ist das klassische nationalistische Argument von jedem nationalistischen Staatsbürger rund auf dem Globus. Das ist, immerhin ist es mein Staat, der mir die Mehrwertsteuer erhöht oder mich in den nächsten Krieg schickt oder als Rentner im Elend leben lässt. Aber es ist wenigstens mein Staat. Wie gut habe ich es getroffen, dass ich nicht da drüben bei den anderen leben muss, diesen schlimmen Ausländern mit ihren Staaten. Mehr ist es doch nicht. Das nennst du Schutz? Eigentlich der gefährlichste Ort der Erde für die Menschen. Ja, das ist nochmal ein Sonderproblem. Das ist natürlich im Fall also Israel das die Ideologie Schutzfrauen besonders sagt, irre. Das wird eher zum Gegenteil. Mir geht es einfach nur um den Inhalt von, was du als toll findest und Schutzraum bezeichnest. Ist ein lausiger Staat mit lausigen Klassenverhältnissen, mit alltäglichem Rassismus, den selbst du zugeben musst. Und da machst du einen Haken drunter. Boah, ey. Ich wollte auch noch zu der Schutzraum-Sache was sagen. Die Kollegin, die jetzt weggegangen ist, die am Fenster saß und ein bisschen was erzählt hat über, dass es da den Israelis, die dort leben, auch nicht so gut geht. Dass sie auch verfolgt werden. Die hat dann Schluss gesagt. Und das hat mir gar nicht eingeleuchtet. Natürlich sei sie dafür, dass die Juden der Welt einen Schutzraum haben. Da habe ich mir gefragt, also wenn ich mir anschaue auf der Welt, wer da alles einen Schutzraum braucht, dann schien mir die Alternative sicherer, dass man die Leute dafür aufhetzt, dass sie nicht mehr verfolgt werden. Weil so viele Schutzräume, die gibt es gar nicht. Da muss man die Leute aufhetzen und sagen, tut was dagegen, dass ihr nicht mehr verfolgt werdet. Das ist die eine Geschichte. So, jetzt mache ich aber erstmal, ich will zu dem Iran-Zeug nicht sagen. Ich muss nochmal, Entschuldigung, wenn ich das so arrogant von oben runter sage, du bist da nicht informiert. Vielleicht doch eine Sache. Hast du dir mal überlegt, was eigentlich atomare Bewaffnung ist? Hast du dir mal überlegt? Atomare Bewaffnung. Erstens muss ich mal feststellen, der Angriff auf den Iran gilt einem Atomprogramm. Das Atomprogramm hat zwei Abteilungen. Das iranische Atomprogramm hat erstens die Abteilung der zivilen Nutzung, da sind sie schon ziemlich weit, und zweitens hat natürlich jeder Staat das Interesse, aus der zivilen Nutzung den Übergang zur militärischen Nutzung zu machen. Aber warum denn? Warum sind diese Staaten interessiert daran, sich tatsächlich auch so etwas wie einen militärischen atomaren Schutz zuzulegen? Doch nicht, um damit Israel anzugreifen. Hast du mal überlegt, was passieren würde, wenn der Iran Israel mit einer Atombombe angreift? Dann ist er weg. Dann ist er futsch, aus. Das ist wäre eine selbstmörderische Aktion. So darf man die atomare Bewaffnung einfach nicht betrachten. Die atomare Bewaffnung, die der Iran anstrebt, das will ich gar nicht leugnen. Wie weit er da ist, ist überhaupt nicht unsere Frage. Hat kein anderes Interesse als die regional-imperialistischen Interessen, die der Iran dort im Nahen Osten verfolgt. Mit einer Waffe unangreifbar zu machen, sich gegen andere Angriffe mit dieser Drohkapazität ein bisschen Ruhe zu verschaffen. Übrigens genauso wie Israel das ebenfalls tut. Über deren Atombomben sagt kein Mensch, hallo, die Atombomben benutzt Israel, um den Iran auf einmal zu überfallen. Das machen immer nur die anderen. Also da sage ich, Israel hat auch nicht vor, atomar den Iran zu überfallen. Ist überhaupt nicht wahr. Sie haben auch nur vor, ihre Nahostpolitik in der Region mit diesem Schutz, mit diesem atomaren Schutz, der übrigens von den Amerikanern auch noch ein bisschen unterstützt wird, ein bisschen in Anführungszeichen. Der BRD übrigens auch. Ohne die der BRD auch. Mit den und so weiter. Also das stimmt einfach alles nicht. Das ist bürgerliche Presse, was du erzählst. Bürgerliche Presse. Bürgerlicher Scheiß. Da soll man nicht drauf reinfallen. Bürgerliche Parteilichkeit für den Freund, aber sachlich an keinem Punkt zu halten. Er und dann du. Die Reihenfolge. Okay, lassen wir. Nochmal zu dem, was du eben gesagt hast. Gut, der erste Punkt, dass Joschka Fischer dann doch einen Verteidigungskrieg quasi propagiert hat, da gebe ich dir recht. Da hast du gewonnen. Die zweite Sache, mit Israel, da hat mein Genosse hier eigentlich schon eine Menge dazu gesagt. Irgendwie könnte ich jetzt auch noch irgendwie ein paar Sachen irgendwie zu sagen. Zum Beispiel, dass ich finde so realpolitische Erwägungen durchaus gerechtfertigt, weil ja leider diese Massenbewegung, die irgendwie die befreite Gesellschaft kämpfen könnte, zurzeit nicht da ist. Und dass dann Leute, die irgendwie zum Teil verfolgt werden, sich dann überlegen, dass sie es dann doch besser finden, irgendwie nicht irgendwelche Pogrome ausgesetzt zu sein, kann ich ehrlich gesagt nur nachvollziehen, dass irgendwie Israel kein Schlaraffenland ist, in dem es irgendwie keinen Rassismus gäbe oder so. Also ich glaube, wer vom Gegenteil ausgeht, den kann ich auch nicht mehr ernst nehmen. So. Dann das dritte zum Antifaschismus. Jetzt hast du ja leider irgendwie nicht zu dem genau referiert, was irgendwie in der Vortragsankündigung stand. Du hast völlig recht. Das fand ich ein bisschen schade. Und da stand dann irgendwo am Ende der Vortragsankündigung, an diesen ganzen Geschehen solle man sich nicht beteiligen oder so. Das habe ich dann bezogen so auf Antifa-Arbeit, egal aus welcher Ecke. Und da würde ich sagen, ja doch, weil Schutz auch für eigene Interessen in der jeweiligen Stadt oder der jeweiligen Region ja auch davon abhängt, dass Antifa-Arbeit flächendeckend betrieben wird und eben nicht immer nur für die jeweilige Veranstaltung oder so. Es ist einfach in der Stadt sicherer, wo flächendeckend Antifa-Arbeit betrieben wird, als wenn es immer quasi eine Schutzstruktur für irgendwie Partys oder irgendwelche Vorträge gibt. Das Einzige, wo du recht hast. Nein, kann ich überhaupt nicht im Standpunkt. Warte, ich habe einen vierten Punkt zum Iran. Ach so, ja. Dann haben wir auch eine. Ja, du hast recht. Jetzt könnte Mensch auf den Spieß umdrehen und sagen, hey, möchte nicht Netanyahu eigentlich den Iran vernichten? So ist es aber allerdings, dass in Israel keine Militärparaden stattfinden, wo auf Langstreckenraketen irgendwie Teheran steht. Im Iran ist es umgekehrt mit Tel Aviv allerdings genau so. Da stehen auf Langstreckenraketen irgendwie Tel Aviv drauf. Der Oberbefehlshaber der IDF sagt nicht, der Iran sei ein Geschwür, dass man irgendwie aus dem persischen Boden schneiden müsste, was umgekehrt im Iran sehr wohl und nicht nur von Ahmadinejad, sondern auch, weiß nicht, ob du dich mit dem Iran gut auskennst, von der höchsten militärischen Kaste, den sogenannten Pasdaran, dort von allen möglichen Leuten gesagt wurde, quasi Israel irgendwie als Krebsgeschwür bezeichnet wird, dass man irgendwie entfernen müsse. Da muss man sich, glaube ich, irgendwie kein Interpretationsgenie sein, um zu wissen, was das bedeutet. Und Israel hat auch noch nie irgendwie andere Sachen gesagt oder irgendwie mit dem Zaunfall gewackelt, dass es den Iran irgendwie vernichten wolle oder seine Bevölkerung. Also gibt es da schon handfeste Argumente, darüber irgendwie, wer jetzt eigentlich hier wen vernichten möchte. Und ja, du hast recht, das sind zum Teil bürgerliche Argumente, aber wenn ich mir angucke, was zum Teil im Internet an nicht-bürgerlichen Argumenten so rumgeistert, dann, ja, dann bin ich eigentlich sogar noch erschreckter. Zu dem letzten Punkt. Mich würde interessieren, was du zu meinem Argument zur militärischen Bedeutung der Atomwaffen, was ich dazu gesagt habe, was du dazu meinst. Weil du hast da einfach übergangen und wieder die Gleichsetzung gemacht. Besitz von Atomwaffen identisch mit Angriff. Wenn das deine Logik ist, dann frage ich, wie ist denn das eigentlich mit Israel? Dann, wie ist dann, mit anderen? Dann hast du mich nicht richtig verstanden. Natürlich ist atomare Bewaffnung immer ein Abschreckungsszenario. Sonst hätte sich Israel keine Atomwaffen besorgt, sonst hätte sich Nordkorea keine Atomwaffen besorgt. Und ich glaube auch, dass der Iran oder gewisse Strömungen im Iran, ich meine, der Iran ist ja nicht irgendwie eine Person, das irgendwie einen klaren Willen hat. Da gibt es ja verschiedene Strömungen von irgendwelchen politischen Leuten, die verschiedene Interessen haben. Und da kann es auch gewisse Strömungen geben, die tatsächlich die Atombombe deswegen anstreben, weil sie sich nur irgendwie verteidigen wollen, Abschreckungsszenario. Aber dann frage ich mich, warum es dann solche Militärparaden gibt, wo irgendwie mit dem Zaun gewackelt wird. Das kann ich dir sagen. Warum? Das hat eine propagandistische Wirkung nach innen. Ein Staat, der sich darauf vorbereiten muss, militärisch von dem gesamten Westen angegriffen zu werden. Übrigens ein Angriff, das darf man bitte schön nicht vergessen, der jetzt schon quasi militärisch läuft. Da kann ich gleich nochmal was zu sagen. Die gegenwärtige Tour des quasi militärischen Angriffs von dem gesamten Westen auf den Iran wird immer ein bisschen unterschlagen. Zum Beispiel der Computerangriff auf die iranische Atomindustrie. Beispielsweise. Jetzt hast du mich rausgebracht. Wo war ich gerade? Propagandistisch. Propagandistisch, genau. Ja. Dankeschön. Ein Staat, der sich auf so eine Konfrontation vorbereiten muss, der mit den Beschädigungen nach innen umgehen muss, die im Augenblick der Westen ihnen in Sachen Ölboykott, in Sachen Geldhahnzusperrung, in Sachen Drangsalierung der übrigen westlichen Handelspartner, die werden mit Boykottdrohungen konfrontiert. Wenn ihr den Iran irgendwann beliefert, dürft ihr nach Amerika nicht mehr. Die haben amerikanische Atomwissenschaftler umgebracht. Die haben militärische Aktionen mit Drohnen, von denen der Iran gerade eine abgeschossen hat und so weiter. Also dieser Krieg, ja, in Anführungszeichen, der läuft schon längst. Und auf den muss sich der Iran vorbereiten. Der muss sagen, wo sind denn meine Feinde? Und da gibt es eben auch entsprechende Hinweise, dass nicht nur der Iran der Feind ist, sondern der gesamte Westen. Da muss sich der Staat vorbereiten, um das Volk nicht hinter sich zu kriegen. Und da muss man sagen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist eine andere Frage. Eins ist der Fall. Große Teile, die Mehrheit des iranischen Volkes steht hinter diesem Schutzprogramm. Jetzt mache ich nochmal eine Fußnote. Ich bin kein Iran-Spezialist. Ich weiß aber, dass man die Äußerungen von Ahmadinejad, die du jetzt eben gerade zitiert hast, mich wundert, dass du die Holocaust-Leugnung nicht gleich auch noch mit zitiert hast, die muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen. Es gibt nämlich, da gibt es wissenschaftliche Untersuchungen, hier ist so eine, inzwischen ziemlich genaue Untersuchungen darüber, was der gesagt hat und warum das wie im Westen übersetzt worden ist. Gesagt hat er, das Regime, das Jerusalem besetzt hält, muss aus den Annalen der Geschichte getilgt werden. Ein Besatzerregime muss aus den Annalen der Geschichte getilgt werden. Und das ist verbunden mit der Vorstellung, es muss einen einheitlichen palästinensisch-jüdischen Staat geben. Das ist die offizielle iranische Position, nicht Krieg. Übersetzt worden ist das, der muss vom Erdboden verschwinden. Aus den Annalen der Weltgeschichte ist was ganz anderes als vom Erdboden. Das ist die eine Abteilung. Noch was zu der Holocaust-Leugnung. Verdammt nochmal, das ärgert mich so. Der Ahmadinejad hat mehrmals in dem Zusammenhang geredet. Er hat zum Beispiel gesagt, wenn die freie Meinungsäußerung im Westen darin besteht, dass die unseren Allah beschimpfen können, dann können wir das auch zurückgeben. Dann könnten wir zum Beispiel sagen, es gibt nicht den Holocaust. Und wenn es den gegeben hat, wieso bitteschön ist die Konsequenz aus dem Holocaust, den auch die Deutschen begangen haben, ausgerechnet die Eroberung von Palästina und die Vertreibung der Palästinenser und nicht das Freimachen eines Teils des deutschen Territoriums für die Israelis. Das hat er gesagt. So, zur Realpolitik. Es gibt keine opportunistischere Stellung zur Politik, als wenn man Realpolitik begrüßt. Es ist ein riesengroßer Unterschied, ob ich als Kritiker des Kapitalismus morgens, wenn ich mir meine Brötchen gehe, mit Geld zahlen muss, oder ob ich sage, jetzt bleibt mir, das ist immer noch besser, als wenn ich das woanders kaufen muss. Ich muss das hier machen, weil wenn ich das alleine wenn ich alleine sage, ich mache das nicht, bin ich Dieb, werde ich eingesperrt. Deswegen muss ich leider das machen. Ihr habt immer nie davon geredet, dass die Israelis sich der Ausbeutung unterwerfen müssen, sondern ihr gesagt, das ist besser hier als woanders. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Und das ist der realpolitische Opportunismus, der die Grundlage dafür ist, dass man überhaupt nicht mehr auf die Idee kommt, den Kapitalismus auch im Staat Israel anzugreifen und abzuschaffen. Jetzt war's dran. Diese Differenz zwischen Realpolitikern und Revolutionären ist übrigens in Osteuropa schon mehr als 100 Jahre alt. Die Zionisten haben schon im antisemitischen Russland die Vorläufer der bolschewistischen Revolution vorgehalten. Ihr scheiß Auswanderungsfetischisten, sorgt doch dafür, dass dieses zaristische Regime aus der Geschichte verschwindet. Und sie haben das zaristische antisemitische Regime aus den Annalen der Geschichte verschwinden lassen. So etwas müsste auch mit all den Staaten, nicht nur Israel im Nahen Osten, passieren, damit die Leute, die dort leben, auch nur irgendeine Chance haben. Es gäbe mehrere Punkte, wo ich ansetzen wollte, ansetzen könnte. So, also ich greife mal irgendwas raus jetzt. Ich sag mal so dieser Staatsfetischismus zum Beispiel, der auch immer wieder herkommt, also auch von verschiedenen Seiten, von Linken und Ex-Linken. Ich kritisiere generell, und ich nehme mir auch das Recht drauf, überall auf der Welt als Antikapitalist auch jeden bürgerlichen Staat zu kritisieren, als Ausdruck kapitalistischer Gesellschaftsordnung, gleich welcher Ethnie, gleich welcher Nation. Das würde dann natürlich nicht nur den israelischen Staat mit einschließen, wie alle anderen Staaten, alle anderen bürgerlichen Staaten auf der Welt, sondern auch den palästinensischen Staat. Das wird ein bürgerlicher Staat werden, natürlich auch. Und wogegen ich allerdings schon sage, was ich heute nicht mehr mache, was ich zwar auch nie gemacht habe, aber noch nicht die Schärfe der Kritik in den 80er Jahren gehabt hatte, war diese Dämonisierung, so herauszukehren, dies ist ein besonders schlimmer bürgerlicher Staat, der ist schlimmer als alle anderen. Und das wurde in Teilen durchaus mit Israel gemacht. Also ich würde schon sagen... Das würde ich auch für falsch halten. Ja, das gab es aber. Das gab es auch von Linken. Es gab ja auch immer diese Analogien, auch sogar Analogien mit dem Faschismus, also Endlösung der Palästinenserfrage zum Beispiel, so Vernichtungskrieg. Ich habe gesagt, dass was Israel gemacht hat bei allen Kriegen gegen Libanon, waren Kriegsverbrechen, war aber kein Vernichtungskrieg. Also greife ich auch, also den Krieg sowieso habe ich sowieso abgelehnt gegen Libanon, alle Kriege von Israel, gemeinsam mit allen israelischen Linken. Aber sagst du das eigentlich immer wieder? Ja, einschließlich der Reformisten, einschließlich Linksliberaler. 1948 auch? Oder? Ich habe von Libanon geredet. Nein, ich habe von Libanon. Und alle Kriege hast du gesagt. Alle Kriege in Libanon, die Israel in Libanon geführt hat. Ja, zuhören. Und innerhalb dieser Kriege gab es auch Kriegsverbrechen, es gab auch keine Analogien, da muss man wirklich aufpassen, das ist wirklich eine ganz klare Sache. Es gab nichts, was Analogien zum Faschismus rechtfertigt, aber es gab Kriegsverbrechen so, die dürfen auch nicht verschwiegen werden so. Und ich nehme mir das Recht raus, alle bürgerlichen Staaten, wie gesagt, auf der Erde zu kritisieren, ich lehne auch alle bürgerlichen Staaten ab. Andere Frage ist die Frage der... Also wenn immer so gesagt wird, dieses Existenzrecht, für mich gibt es erstmal grundsätzlich ein gleichberechtigtes Existenzrecht der palästinensischen und der israelischen Bevölkerung, nicht eines Staates, Bevölkerung in Nahost. Das muss es geben. Ein gleichberechtigtes Existenzrecht der israelischen und der palästinensischen Bevölkerung. Da will ich aber weder die einen noch die anderen ausschließen. Ein Teil von Linken oder Ex-Linken schließen den einen Teil auf, die je nach Couleur wie irgendwie mehr angenehmer oder unangenehmer sind. Und das ist für mich als Internationalist, als revolutionärer Internationalist, eine Differenzierung, die ich nicht machen kann, die sich für mich nicht erlaubt. Wenn aber die Durchsetzung des Existenzrechts israelischer Bevölkerung und palästinensischer Bevölkerung sowohl für die einen als auch für die anderen nur möglich ist über einen israelischen Staat und auch für die Palästinenser nur möglich ist über einen palästinensischen Staat, dann kann ich mich nicht gegen eine Zwei-Staaten-Lösung stellen. Was nicht heißt, dass ich generell, ich will ja immer noch Staat und Staatscharakter trennen, bürgerliche Staaten lehne ich generell ab. Ich lehne damit auch, würde damit auch innerhalb dieser Zwei-Staaten-Lösung einen bürgerlichen Staat Israel ablehnen, einen bürgerlichen Staat Palästina ablehnen. Aber ich sage erstmal, wenn dies so ist, und das ist scheinbar so im Nahen Osten derzeit so, dass ein Existenzrecht sowohl ohne eine Apartheid-Situation auch in den besetzten Gebieten nur möglich ist für die Palästinenser mit einem eigenen Staat und für die israelische Seite mit einem Staat. Jetzt dann kann ich mich nicht dagegen stellen. Ich bin aber gegen diese Staaten und gegen den Staat, der dann auch entstehen wird, gegen bürgerliche Staaten. Und aufpassen, dass wir jetzt keine Wunschzettel-Debatte machen, was wir alles gerne hätten. Daraus resultiert eine Positionierung. Ja, die hast du ja vorher klar gemacht. Ich wollte drei Sachen zu dir sagen. Ich gebe dir recht. Die Kategorisierung der Politik eines Staates als schlimmer als eine andere ist eine Nicht-Aussage, weil sie bloß eine qualitative Steigerung ohne Inhalt enthält. Wenn ich mich über die Politik eines Staates hermache, dann sage ich, was hat sie für Zwecke? Wie verfolgt sie nach innen und außen? Da gibt es Identitäten und da gibt es große Unterschiede. Es gibt zum Beispiel einen riesengroßen Unterschied zwischen der Innen- und Außenpolitik der Vereinigten Staaten und der von Luxemburg, Ägypten, Schweden, Finnland und so weiter. Aber die charakterisiere ich auch nicht mit schlimm und schlimmer, sondern sage ich, was wollen die Amerikaner eigentlich, die Vereinigten Staaten von Amerika? Wie haben die sich auf der Welt aufgestellt? Und wie setzen sie ihren Weltmachtanspruch im Augenblick gerade neu gegen im Nahen Osten mit Stoßrichtung gegen Russland und China durch? Dann bin ich bei inhaltlichen Bestimmungen und bin ich bei Kräfteverhältnissen und nicht bei quantitativen Kategorien. Da können wir uns einig sein. Der zweite Punkt, die Rede von dem Existenzrecht einer Bevölkerung, das stößt bei mir aus mehreren Gründen unangenehm auf. Ich meine nicht weil, Existenzrecht einer herrschenden Klasse. Ne? Das ist mir schon klar. Das habe ich schon verstanden. Das ist aber schon mal das Erste. Weil, wen möchtest du denn bitte schön zu der israelischen Bevölkerung rechnen? Rechnest du da alle, die Ausbeuter und die Ausgebeuteten, die Grundeigentümer und die Mieter, die Generäle und die Soldaten, die Pflichtversicherten? Also bitteschön, da muss man aufpassen. Okay, Bevölkerung ist eine. Das ist eine Linienfunktion, nicht als. Ich habe gut. Bevölkerung ist eine problematische Kategorie. Zweitens, Existenzrecht ist in doppelter Hinsicht komisch. Dass die existieren, das tun die gerade. Aber eben zum großen Teil sehr schlecht. Deswegen ist mir das viel zu bescheiden, wenn du vom Existenzrecht. Ich gehe davon aus, dass sie sich auftun müssen, zusammentun müssen, um ihre Existenz nicht zu erhalten per Recht, sondern zu verbessern. Und dafür müssen sie ein Interesse ausbilden. Also eine bessere Existenzgrundlage. Und dafür müssen sie im eigenen Volk ihre Ausbeuter bekämpfen. Das Ganze hat mit Recht sowieso nichts zu tun. Da musst du aufpassen, wenn du von Recht redest, dann bist du immer schon dafür, man holt sich die Erlaubnis für so etwas wie Existenz von anderen. Nein, dass die unterdrückten und ausgebeuteten Teile der Bevölkerung das Interesse an einer besseren Existenz herausarbeiten sollen und durchsetzen sollen. Das wäre es. Und wenn du da einverstanden bist, sind wir ja okay. Ja, aber... Na, warte mal, der macht das. Ich wollte noch eine dritte Sache sagen. Das geht auch ein bisschen noch an, vielleicht an eure Adresse, ich weiß nicht genau. Wer sich die Publikationen über Israel, Palästina, Gazastreifen die letzten 50 Jahre anschaut, und ich habe das ziemlich genau studiert, der weiß zum Beispiel, dass im Gazastreifen es Siedlungen gab, jüdische Siedlungen im Gazastreifen, wo die jüdischen Siedler friedlich mit den Palästinensern zusammengelebt haben, bis ihnen der jüdische Staat das verboten hat. Da hat er gesagt, wir legen Wasserleitungen vom Staat Israel nur in die Siedlungen rein und kappen die palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen von der Wasserversorgung ab. Wir schicken Soldaten rein, machen um die Siedlungen Zäune, und auf einmal war aus dem vernünftigen Zusammenleben dieser beiden Abteilungen eine staatlich dekretierte Feindschaft, und diejenigen, die außen vom Wasser abgeschnitten waren, und diejenigen, die drinnen lebten, konnten gar nicht anders, als sich dieser staatlich dekretierten Feindschaft anschließen. So viel zu dem Verhältnis Palästina und Israel. Da waren das beides Leute, das waren Volksgruppen. Die haben gearbeitet, die haben da auf ihren Feldern gearbeitet, die wussten, die sind in derselben Weise darauf angewiesen, aus der Wüste ein bisschen Landwirtschaft zu machen. Das haben sie gemacht, da haben sie sich auch geholfen. Da war ihre ökonomische gleiche Lage ihnen das viel selbstverständlichere, die viel selbstverständlichere Form der Zusammenarbeit, der Kommunikation, der Kooperation, als dass der eine Palästinenser war und der andere Jude. Also ich habe noch zwei Sachen. Also du bist ja einmal auf diesen Übersetzungsfehler eingegangen. Dazu würde ich sagen wollen, also dass die Übersetzung hat der iranischen Führung irgendwie anscheinend so gut gefallen, dass sie sogar auf staatlichen Seiten übernommen wurde. Und zweite Sache, du hast ja irgendwie argumentiert, dass der Iran ja schon blöd wäre, wenn er irgendwie einen Konflikt irgendwie mit Atombomben anfängt, weil er dann auch in seiner eigenen Existenz gefährdet wäre. Dazu würde ich einwenden, dass es durchaus auch Aussagen gibt von iranischer Seite, irgendwie eine Atombombe irgendwie bei Tel Aviv und irgendwie das Problem wäre gelöst. Und wenn dabei irgendwie Iraner draufgehen in dem Konflikt, irgendwie ist das quasi Kollateralschaden. Und auch, dass das Antisemitismus ja auch was sehr Wahnhaftes ist. Also hattest du das ja vorhin auch in deinem Vortrag, dass noch in den letzten Kriegsjahren, als eigentlich die Ressourcen gebraucht wurden an der Front, sie dazu verwendet wurden, irgendwie Juden irgendwie nach Auschwitz zu deportieren. Und dass sie auch da schon irgendwie dem Antisemitismus oder der Vernichtung von Juden und Juden im Vorrang irgendwie gewährt wurde vor dem Überleben der eigenen Nation. Und dass dieses Wahnhafte im Antisemitismus ja auch auf iranischer Seite durchaus da ist. Also dass gegen Antisemitismus eben nicht auf dieser ganz rationalen Schiene argumentiert werden kann. Also zum letzten Punkt. Ich habe sehr rationell mit vielen Argumenten, mit vielen Warums und deshalb rational die Irrationalität des Rassismus erklärt. Also bitteschön, den irrationalen Inhalt des Rassismus nicht gegen meine Erklärung zu halten. Dem wirst du bloß kommst du nur begrifflich auf die Spur, wenn du dich theoretisch ihm widmest. Und erinnere dich daran, ich habe dreimal gesagt, das sind irrationale Absurditäten, und zwar aus folgenden Gründen. So, das war das Erste. Das Zweite, das mit dem Übersetzung, das ist, weiß ich nicht, kann ich nichts zu sagen. Aber ich will noch mal was zum Iran sagen. Der Iran ist ein Staat, der, nachdem der Schah in die Wüste geschickt worden ist, Khomeini ein gegen den Westen ausgerichtetes Regime errichtet hat, natürlich für sich als Staat ein ganz bestimmtes Interesse verfolgt hat, einen ganz bestimmten Zweck verfolgt hat, politisch verfolgt hat. Was war von Khomeini an eigentlich bis heute mit Variationen der Zweck des iranischen Staates? Sich ökonomisch über den Zugriff auf die eigenen Ölquellen zu konsolidieren, darüber einen Geldreichtum sich anzueignen, der es ihr, der es dem Iran ermöglicht, tatsächlich auch sowas wie eine Infrastruktur und industrielle Produktion inklusive Gesundheits- und Bildungswesen aufzubauen, welches dem iranischen Staat ermöglicht, tatsächlich allererst mal sein Volk, sein Staatsvolk, richtig, wenigstens in den Städten angesiedelte Staatsvolk, benutzen zu können, für einen Zweck, der bleibt natürlich dann nicht volksfreundlich nach innen, sondern für einen Zweck, sich als iranischer Staat sozusagen zum Vorreiter der arabischen Hegemonie im Nahen Osten aufzubauen. Das ist der Zweck des iranischen Staates übrigens auch noch heute. Da hat er Verbündete im arabischen Lager und hat er Gegner im iranischen, im arabischen Lager. Die Arabien ist der Konfliktgegner für Iran. So, jetzt, warte mal, ich wollte einen anderen Schluss ziehen. Das ist die außenpolitische Staatsräson des Staates Iran. Wir wollen mit den Mitteln, die wir haben, Ölressourcen und darüber entwickeltes Staatsvolk, tatsächlich so etwas wie eine arabische, iranisch bestimmte Hegemonie in der Region errichten. Das hat den Syrern eher zugesagt als den Ägyptern und Saudi-Arabien gleich überhaupt nicht und so weiter. Das heißt, da hat er sich Freunde und Feinde gemacht. Das ist die Raison. Und an der Raison hält er immer noch fest. Dafür hat er übrigens auch zunächst mal angefangen, sich ein Atomprogramm zuzulegen. Weil er genau wusste, er kriegt Schwierigkeiten in der Region. Und er kriegt Schwierigkeiten mit den Staaten, die diese Region insgesamt unter ihre Fittiche bringen wollen. Atomprogramm ist zunächst mal tatsächlich sowas gewesen wie, wir müssen ein zweites Bein für unsere Energieversorgung haben. Das ist das, sofort gekoppelt ist damit, dass man das militärisch nutzt, habe ich vorhin schon gesagt. Darüber ist der Iran zweifach in die Schusslinie der westlichen Staaten gekommen. Der westlichen Staaten. Erstmal noch gar nicht Israels, der westlichen Staaten. Die westlichen Staaten, allen voran Amerika, die haben den Nahen Osten, das wisst ihr, zu einer strategischen Region ausgerufen. Einer strategischen Region. Das heißt, das Öl, was dort ist, ist uns nicht als Tropfen Öl, sondern als strategisches Gut, über dessen Benutzung und Verteilung wir als Weltmacht Nummer 1 das Sagen haben wollen. So wichtig, dass wir es nicht zulassen können und wollen, dass die Staaten dort mit dem Öl, was auf ihrem Grund und Boden ist, nach eigener regionalimperialistischer Aktion vorgehen. Das hat dem Staat Iran die allererste Feindschaftserklärung eingetragen. Übrigens, die ist darin identisch mit der Feindschaftserklärung an den Staat Syrien. Das Zweite war, wenn jetzt dieser Staat sich auch noch hinstellt und sagt, wir wollen uns in doppelter Hinsicht gegen so eine Feindschaft wehren, Autonomie oder Autarkie in Sachen Energieversorgung oder relative Autarkie in Sachen in Energieversorgung und Entwicklung eines Drohungspotenzials gegen alle diejenigen, die das uns bestreiten wollen, dann haben wir den zweiten Punkt, weswegen Iran in die Schusslinie der Amerikaner gekommen ist. Und diese Schusslinie verträgt sich dummerweise fürchterlich mit den Ansprüchen des Staates Israels in der Region. Verträgt sich manchmal verträgt sie auch nicht so sehr. Man weiß, der Netanyahu ist neulich von Obama zurückgepfiffen worden, der hätte schon längst einmarschieren wollen und so weiter. Was ich damit sagen wollte ist, die ganze Sache ist nicht zu klären, wenn man das reduziert auf ein Verhältnis Iran-Israel. Da kommt man der Sache überhaupt nicht bei. Die ganze Sache ist bestimmt durch ein westliches, vor allen Dingen amerikanisches gefühltes Interesse an der gesamten Region, dem sich die dortigen Staaten entweder angeschlossen haben, angeschlossen werden mussten per Krieg oder sich dagegen wehren. Und darüber erklären sich die ganzen Geschichten dort. Und nicht Atombombe hin, Atombombe her. Ja, da hinten war was. Das sind nicht immer dieselben. Da war nur eine Wortmeldung, habe ich nicht gesehen. Ist weg. Ich wollte vorhin nur sagen, wo du nochmal ausgeführt hast. Kannst du ein bisschen lauter reden? Ich wollte nur nochmal darauf hinweisen, wo du vorhin ausgeführt hast. Das hast du ja vorhin selber mal gesagt, wenn jemand irgendwelches Grundlagenwissen fehlt zu der Zeit oder wie sich der israelische Staat wirklich herausgebildet hat. Da kann man jedem nur empfehlen, dieses Buch von dem Papier zu lesen. Da hat er das ja minutiös alles ausgeführt. Also was Besseres kann man nicht machen. Jetzt wolltest du noch. Ja, ich weiß nicht, ob du das absichtlich machst oder mich nur schlecht hörst, oder du hast jetzt schon mehrmals mich irgendwie falsch wiedergegeben, zum Beispiel unten in dem Raum. Das will ich nicht. Okay, gut. Weil unten in dem Raum redete ich von pro-israelischen Kommunistinnen und Kommunisten und nicht israelischen. Und hier eben hatte ich auch Wert gelegt, gesagt, dass es eben nicht nur Ahmadinejad ist, um eben nicht über diese, was du dann leider gemacht hast, über diesen ständigen Übersetzungsfehler zu reden, sondern dass es von ganz vielen Leuten, sei es der aktuelle Ayatollah Khamenei oder sei es halt der Oberbefehlshaber der Pasteran, dass da auch irgendwie solche Zitate gibt zur Auslöschung Israels. Und das nämlich genau das von diesem Oberboss der Pasteran mit dem Krebsgeschwür. Ahmadinejad hat da was ganz anderes gesagt. Gut. Also das wollte ich auch nochmal irgendwie... Die Differenz zwischen pro-israelischen Kommunisten und israelischen Kommunisten ist mir nicht geläufig. Die musst du erklären. Ja, die israelischen Kommunisten waren Antizionisten. Ich kenne jedenfalls keine anderen. Es ist... Ja. Das andere sind Leute, die für Israel sind. Ja, und das verträgt sich im Kommunismus auch schlecht. Also mit anderen Worten, in Israel selber gibt es keine. Gut, also das ist schwierig. Weißt du, da habe ich auch was überhört, weil ich es so nicht im Kopf hatte. Das ist aber eine schwierige Sache. Aber nochmal, ich habe extra gesagt, diese Übersetzungsgeschichten, die ich gemacht habe, sind eine Fußnote zu dem, was tatsächlich den Nahen Osten ausmacht. Eine Fußnote zu dem, was ich jetzt vorher gerade als längeren Beitrag angedeutet habe, zur tatsächlichen Lage im Nahen Osten. Wer dort die bestimmenden Kräfte sind, welche Interessen dort herrschen. Es ist völlig falsch, das Ganze auf ein Verhältnis Iran-Israel und dies nur wiederum auf die Frage Atombombe zu reduzieren. Also muss man sich mal überlegen, übrigens ein kleiner Hinweis. Es gibt eine Seite im Internet, die heißt, ich habe die an der Tafel angeschrieben, www.argudis.de. Da müsste in den nächsten Tagen ein Vortrag drauf sein, der sich mit diesem Verhältnis, was ist eigentlich mit Iran los, was ist mit Syrien los, ausführlich befasst. Da kann man das, was ich jetzt eben kurz in 3 Minuten zu sagen versucht habe, nochmal sehr ausführlich nachlesen. Und übrigens noch eine Fußnote dazu. Den Streit, den wir jetzt führen, den kann man auch per Internet mit mir weiterführen. Meine Mail habe ich ja da angegeben. Ja, jetzt. Ach, der ist auch da. Ich bin auch da. Ich habe leider verschlafen, tut mir leid, aber meine Frage ist ja unabhängig davon. Ich frage dich einfach mal, warum du in dem Verschwörungsmagazin Hintergrund publizierst, und schon 3-mal oder so. Zum Beispiel der Breivik-Artikel ist da erschienen. Ich weiß, dass der gut zahlt. Der hat ja 2003 die großen Verschwörungskonferenzen gemacht. Erst die mit Horst Mahler in der Humboldt-Uni, dann die in Teplodrom. Der Macher von dem Blatt Hintergrund. Und mittlerweile sind ja nicht mehr die Hardcore-9-11-Inside-Job-Herren da, sondern die gemäßigten Verschwörungsfritzen. Aber warum schreibst du da jetzt seit 1,5 Jahren, 2 Jahren? Wo? Hintergrund. Sag bloß nicht, Hintergrund. Du weißt nicht, wie dein Artikel da reingekommen ist. Ja, das weiß ich schon. Ja, das weiß ich schon. Ach, wieso nagelst du mich nicht fest, dass neulich ein längeres Interview in der Jungen Welt, davor ein langes Interview in der Jungle World, dann habe ich bei Freitag was untergebracht, sogar in der Süddeutschen habe ich mehrere Artikel untergebracht. Ich mache ein Ausweichmanöver, ich spreche dich ganz konkret auf den Hintergrund an. Ja. Die junge Welt wollen wir gar nicht drüber reden, und wenn ihr die mit der Jungle World in einen Topf schmeißt, das zeigt sowieso schon, wie schlecht das drauf ist. Ja. Also der Hintergrund... Aber er kann doch mal drauf eingehen. Das kann ich dir ganz einfach beantworten. Die Schwierigkeit, vor der ich stehe, besteht schlicht darin, die Resultate meines oder unseres Nachdenkens, ich denke da ja nicht allein drüber nach, möglichst weitgehend zu verbreiten. Und ich nehme so ziemlich jede Gelegenheit wahr, wenn es sich um ein Spektrum von relativ linken Publikationen handelt, die meine Sachen bringen wollen, weil die sind korrekt. Und wenn sie die bringen, kann das den Leser bloß auf die richtige Fährte führen. Und das ist mein einziges Argument. Ansonsten geht es dich Kehrichter. Ja, der Begriff ist halt witzig und Kacke. Also ich meine, guck dir die Videos im Netz an. Jörg Bergstedt hat jetzt Undercover-Recherche gemacht und referiert über die Gatekeep-Zusammenhänge beim Antizensurkomitee vor Ingvar Uhlewett. Ich muss dir sagen, dass diese Recherchen mir sowas von die gehen mir sowas vom Dings vorbei. Aber ich wollte nur sagen, es gibt mittlerweile noch andere Freaks wie dich, die einfach sagen, wie die Ditfurth damals, hat sie im Fokus veröffentlicht während des Jugoslawienkriegs und später sitzt sie in der Talkshow und sagt, ihre grünen Coming-out-Geschichte musste sie in der Praline, nee, was war es, in der Neuen Revue veröffentlichen, weil keiner sich wenn ihr ja auch mich würde. Zur Talkshow einladen würde, würde ich sofort hingehen. Ja, klasse. Weil der blöde Hund macht es nicht. Genau, er darf machen, was er will, aber dann muss er ja, aber was spricht dagegen? Sag mal Argument, was verkehrt ist. Also, weil der ganze Raum na gut, na jungen Freiheit würde ich ihm nichts. Nein. Na gut. Ne? Also, er stellt das nur hin, als wäre das schon. Das ist ja also, Masche. Die Frage ist dann die: Wo ist die Grenze? Wo hört es auf? 9-11 Inside-Job-Leute, die halt ihren Antisemitismus an allen Ecken rausquillen lassen, findest du bei ihnen im Hintergrund. Da nur am subtilsten, weil das das perfideste Blatt ist. Weil ganz krassen, davon hat sich Olle Scheremeister losgesagt. Die hat dann in den ersten Ausgaben, die kannst du alle noch nachlesen, alles online. Das gibt es auch als Blog. Das ist die heftigste. Bestreitet jemand? Meinst du, das bestreitet jemand, dass das kennst du den, kennst du den Hintergrund? Auch noch. Kennst du das Magazin? Kennst du den Blog? Nee, ich kenn's schon. Hast du die Konferenz 2003 mit dem Blog? Ich mich damit ernsthaft auseinander. Das bestreitet doch keiner. Was ist das Argument der Linie? Meine Frage war die, wo ist die Grenze? Du sagst ja immer, Nazis böse und alles andere okay oder was? Hey, ich bin nicht bereit, über die privaten Gründe meiner Publikationsstrategie zu reden. Ich bin aber sehr wohl bereit, über die Argumente, die ich hier und dort untergebracht habe, zu reden. Können wir das mal wieder machen? Das ist aber ein bisschen billig, wenn man sich... Nein, es ist überhaupt nicht billig. Die ganzen Kameraden, die der Jungfreiheit regelmäßig Interviews geben, von Egon Bahr bis halt, was weiß ich, aus Waldmetzler... Hast du mich da schon gesehen? Hast du mich da schon gesehen? Noch nicht, aber ich habe jahrelange Erfahrung mit Horst Mahler, mit Bernd Rabe, mit Jürgen Elsässer, mit Jürgen Fischer... Warum läuft das denn gleich alles einfach. Es geht ganz schnell. Und dann geht es ganz schnell. Lieber Freund von der Querfront, hast du, ich empfehle dir, lies mal irgendeins meiner Bücher, dann merkst du, von Rabel, von Elsässer, von Mahler trennen mich Welten. Jetzt hören wir damit auf. Mit dem, komm, jetzt hören wir auf damit. Jetzt machen wir mal mit der inhaltlichen Sachen weiter. Nein, nicht wie gesagt. Hey, Schluss. Er soll seine eigene Veranstaltung machen. Und so. Wir machen auch einen Stand neben den Raps, weil wir reden ja nur. Gibt es? Deine Sekte war schon immer genial. Als ihr da 92, 93 eine Veranstaltung gemacht habt, ja, ihr seid halt zahnlos. Immer nur am Labern. Aber wenn es darum geht, macht ihr lieber einen Stand neben den Raps oder neben der NPD, als dass ihr irgendwie aktiv werdet. Das ist eure Strategie, seitdem es euch gibt als Sekte. Gut. Ich glaube, dass wir einen Punkt erreicht haben, wo wir heute mal Schluss machen. Ansonsten, wie gesagt, diejenigen, die jetzt noch weiteren Diskussionsbedarf haben, verweise ich auf meine Internetseite, auf meine E-Mail info@fhüsken.de ein Wort. Punkt, kriegt man auch über Google raus, wenn man auf meine Seite geht. Okay, danke, das war's.